Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zur 13. Folge des Cowabunga Play Podcastes. Mein Name ist Captain M und ich bin wahrlich kein abergläubischer Mensch. Punkt. Doch die Zahl 13, die stand in diesem Fall tatsächlich für ein wenig Pech, denn ich hatte mich mit der Kathi und dem 16-Bild-Malo zusammengetan, um für euch den größten Jahresrückblick aller Zeiten aufzunehmen. Doch nach ca. 6 Stunden harter Arbeit, da stellt sich heraus, dass nur unser mickriges Laptop-Mikrofon aktiviert war und nicht das sonst so hervorragende Tischmikrofon. Ein Fehler, der sich so nie wieder ereignen wird. Also seid uns nicht böse, dass die Klangqualität der kommenden Hörstunden nicht ganz unseren sonstigen Standards entspricht. Dafür ist inhaltlich mal wieder souverän abgeliefert worden. Wir haben ja ca. 200 Spieletitel für euch Revue passieren lassen und noch eine umfangreiche Spielevorschau 2015 ins Rennen gebracht. Aber zunächst einmal mache ich den Anfang mit dem Monat Januar 2014. In diesem Sinne viel Spaß. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! Das Jahr hat begonnen mit Metal Gear Rising Revengeance für den PC. War vorher auf den Konsolen PlayStation 3 spielbar. In der Tat. Hast du vorhin, glaube ich, so erwähnt, nicht wahr? Da habe ich drüber gesprochen, aller Ausführlichkeit. Und im Grunde ist es ein Brawler-Spiel. Hack and Slay. Und ich habe es jetzt nicht gespielt, weil mich die Reihe interessiert mich schon als solche, aber ich fand, so ein reiner Brawler ist jetzt nicht gerade das, was ich hier. Ja, das ist natürlich nicht in der Tradition der klassischen Metal Gear Spieler. Ist halt ein überdrehtes Japano-Schnäffelspiel. Man ist halt dieser Ninja. Ein Cyborg in seinem Exoskelett, was eigentlich immer cool ist. Aber ja. Was ganz witzig ist, dass man den Konami-Code dort verwenden konnte. Na sowas. Ja, das ist so ein Trivia-Effekt, den ich vorher recherchiert habe. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht für einen Zehner oder so könnte man das nochmal nachholen. Aber da sind sicherlich andere Titel, die ich erstmal spielen werde. Nidhogg zum Beispiel habe ich gespielt. Oder haben wir gespielt. Ja. Da gibt es auch ein sehr amüsantes Video zu auf unserem YouTube-Channel. Du hast verloren, nicht wahr? Ja, ja. Stimmt. Spoiler. Ah, oh. Ja. Das ist mal wieder dein Talent, alles zu ruinieren. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Überzeugt euch selbst. Im Übrigen musst du da nächste Mal auch das stimmt, noch stimmt, also derjenige, der gewonnen hat, der wollte mit dir dann auch mal das gesagte spielen. Wenn denn der Captain M mal eine vernünftige Internetkonnektion herstellen kann. Das sollte man schon, ne, face-to-face machen. Ach so. Ja, ich finde, das ist halt eine andere Dynamik dann. Gerne. The Banner Saga, da kann die Kathi sicherlich was zu sagen. Ja, die hat das nämlich jetzt erst seit einem Monat. Und ich habe mir das angesehen, ein Taktikrollenspiel oder Rundenstrategiespiel. Das Spiel war Kickstarter finanziert und das war auch von der Prämisse her eher ungewöhnlich, weil es doch eher ein älteres Spielprinzip ist. Die haben im Februar 2013 zu der Kickstarter-Kampagne ein Spiel rausgebracht, das Free-to-Play war, das hieß Banner Saga Factions. Und da konnte man sich dann schon ein bisschen ansehen, wie die Kämpfe oder ja die Rundenkämpfe aussehen würden, wie die Grafik aussieht. Und also das ist schon daran angelegt. Es ist ein sehr schönes Spiel. Ich bin mit solchen Rundenstrategie-Kämpfen oder Kampfspielen überhaupt nicht. Da war ich überhaupt nicht firm dran. Das hat mich aber doch sehr überzeugt. Das ist ein guter, also man wird gut reingeführt in das Ganze. Der Soundtrack passt sich super in das Spiel ein. Und also ich bin mehr als begeistert. Es ist sehr ruhig. Also es ist nicht so, dass die Geschichte wird, die wird eher so im Comic-Stil erzählt, dass es jetzt nicht so permanent, dass da bewegte Bilder sind. Teilweise sind da wirklich nur Dialoge, die ablaufen, die man auch lesen muss. Und da liest dann kein Sprecher das Ganze vor. Und dennoch zieht es einen in die Geschichte rein. Also ich finde, das ist, es lohnt sich wirklich, sich dieses Spiel mal anzusehen. Und super Spiel. Ja. Optisch fand ich es auch sehr schön. Ich habe gut reingeschaut. Nein. Ich bin da mit an Bord, aber da komme ich später noch zu diesem Titel, denn da habe ich auch noch was zu sagen. Ja, ansonsten eine nordische Fantasy. Positiv oder negativ? Positiv, absolut. Ich finde das großartig. Was mich noch ein bisschen abschreckt, ist, dass das, glaube ich, ein bisschen schwierig ist. Und ich bin einer, der hat es gerne leicht. Ist es eigentlich, also kann ich nicht sagen. Also ich, wie gesagt, ich kann mich mit dem Ganzen nicht aus. Und die Einleitung oder so, wie man da reingeführt wird in das Ganze, ist, man hat Zeit. Und das ist gut. Also man muss jetzt nicht schnell reagieren. Das Spiel erklärt es schön. Was wohl so tatsächlich ist, wenn jemand stirbt von deinen Figuren oder von deinem Helden, dann ist der auch permadeath. Ja, genau. Ja. Und das hat dann auch was damit zu tun, die Geschichte fortgeführt wird. Das auch auf jeden Fall. Aber das hat mich jetzt noch nicht. Ja. Also, oder dass der Grund ist, warum ich so Final Fantasy Tactics und sowas nicht spiele, weil ich kann mich schlecht trennen von meinen Charakteren. Ja. Emotionale Narben, die werden werden, das ist richtig. Ganz am Anfang war es ein bisschen egal, wenn man ihn nicht ganz. Also wenn da jetzt einer fehlt, ist das nicht so will. Das kann jetzt später im Laufe des Spiels nochmal anders sein. Dann aber es scheint auch nicht in jeder Runde zu sein. Ich, das, was ich bei dir gesehen habe, da ist genau, ja. Genau, da war das auch mal so, dass man, dass das dann nur schwer, irgendwie schwer verletzt wohl war, aber dann dennoch noch für das Spiel weiter vorhanden. Das ist richtig. Ich bin ja auch noch, bin ja auch nicht so weit damit. Aber es hat mich bisher noch nicht abgeschreckt und ich denke, das lohnt sich wirklich. Wenn man so ein bisschen mit der, wenn man sich so für nordische Fantasy-Welt interessiert und ein bisschen was Ruhigeres sehen will und eben nicht immer nur so ein Action-Ego-Shooter-Ballerei, dann ist das bestimmt, ja, es ist bestimmt eine gute Sache. Und es ist als Trilogie angelegt, das heißt also, das ist jetzt der erste Teil. Zwei weitere sollen dann dementsprechend noch folgen. Also ich lasse mich überraschen. Und das, genau, und was noch zu sagen ist, dass diese Indie-Entwickler vorher bei BioWare waren. Und das ist jetzt, glaube ich, ihr Erstling. Ja. Solide Arbeit. Ja. Assassin's Creed Liberation ist der PS Vita-Port für den PC, den ich dieses Jahr gespielt habe und ich bin so zweigeteilt. Prinzipiell ist die Spielmechanik, so wie man sie kennt aus den alten Assassin's Creed-Spielen, à la Assassin's Creed 3, könnte ich am ehesten sagen, weil es ja auch mit der Nordamerika-Saga verknüpft ist. Schließt sie nicht ab, aber es ist damit verknüpft. Ich habe einen großen Kritikpunkt, und das ist die Story, die ich wirklich nicht verstanden habe. Also Assassin's Creed war ja jetzt noch nie ein Spiel, wo die Story unbedingt so linear gehalten war, aber dieses Spiel ist einfach nur konfus und ja, macht auch keinen Spaß, sich da in die Geschichte hineinzubegeben. Die Hauptcharakterin ist eine schwarze Sklavin, die aber adoptiert wurde von einem weißen Mann, oder ist das ihr, nein, das ist ihr Vater, genau, da fängt es nämlich schon an, die Geschichte wiederzugeben, ist allein da schon schwierig. Sie ist Tochter einer Sklavin und ihr Vater ist aber ein weißer, reicher Mensch und ja, sie kämpft für die Sklavinnen in Amerika. Aber im Grunde wird das Spiel dem nicht gerecht, also es ist nicht wirklich gut. Auch von der Spielmechanik kann ich sagen, dass man einiges entdecken kann, aber typisch Ubisoft-like ist es prinzipiell nur ein Ablaufen von Orten. Und ist, wie gesagt, man merkt denen die Herkunft an, es ist kein vollwertiges PC-Spiel, sondern eher ein kleiner Spaß für zwischendurch. Ja. Dann habe ich Dr. Luigi für die Wii U. Ein Puzzlespiel der Marke Dr. Mario. Luigi macht Mario nach. Ja. Nach all den Jahren. Also, am ehesten zu vergleichen mit Tetris. Fallen Pillen von oben. Mumps von deiner Schwester, Grippe vom Bruder und Igitt Windpocken vom besten Freund. Höchste Zeit für Dr. Mario und seine Superpillen, die Viren killen. Schlag zurück. Mario Party Island Tour. Für den 3DS erschienen ein Brettspiel. Simulator mit ganz vielen Minispielen. Also immer großartig. Ja. Wobei ich mir das für den 3DS jetzt nicht wirklich so vorstellen kann, dass es Spaß macht. Aber gut, habe ich nicht gespielt, kann ich nicht viel zu sagen. Das schwarze Auge Blackguard, das habe ich auch nicht gespielt. Das ist ja Dedalics Versuch, ein ja, Fantasy-Strategiespiel zu machen mit Hexfeldern und recht technisch, spricht mich persönlich nicht wirklich an. Hat aber seine Fans gefunden, aber es war kein schlechtes Spiel, nee. Nur ein bisschen altmodisch, ein bisschen der Zeit entrückt, aber für Liebhaber und auch ganz speziell für Leute, die das schwarze Auge und den ganzen Kosmos mögen, durchaus empfehlenswert. Also hat auch Disciples Anleihen, Leute, die Disciples mögen, davon gibt es ja nicht wenige, die können sich sicherlich auch damit anfreunden. Ja. Might and Magic 10. Legacy. Legacy. Ja, ich finde das recht cool. Also es ist ja ein Rollenspiel aus der First-Person-Sicht, aber jetzt nicht so dynamisch, wie man das heute kennt von Skyrim und Co., sondern man bewegt sich da schon sehr, sehr statisch. Und die Grafik ist wirklich nur auf 1990er Niveau. Also das hat man Mitte der 90er schon so gesehen, wie man es heute sieht. Man muss das mögen. Es hat ein rundenbasiertes Kampfsystem. Auch das muss man mögen. Aber auch da gibt es sicherlich Leute, die sich darauf gefreut haben, dass ein Spiel der alten Schule mal wieder erschienen ist. Oldschool ist der Trend gewesen 2014. Ja. Ja, einer löst vielleicht den Zombie-Trend ab. Für die Zukunft mal gucken. Könnte sein. Ich habe da noch eine Vermutung, aber. Ja. Ja. Ja, vielleicht kommen wir da später auch noch zu. 1945, Alcatraz. Ja, ein Adventure von Delic. Die auch für Edna unter anderem verantwortlich sind. Ja, wie der Name schon sagt, spielt es im Jahr 1954 auf der Gefängnisinsel Alcatraz. Oder 45, das ist jetzt die Frage. Was? 1954 Alcatraz. Also das spielt in den 50er Jahren auf der Gefängnisinsel. So, wenn man die Grafik sieht, ja, die Hintergründe sind im Comic-Stil, sind handgezeichnet, sehen wunderbar aus. Die 3D-Charaktere hingegen gar nicht. Sind schon mal sehr unschön. Die Geschichte an sich klingt spannend. Also, wie gesagt, Setting, Alcatraz, der Protagonist wird für 40 Jahre verurteilt, auf The Rock zu bleiben, will natürlich flüchten. Es geht um das Geld, das er erbeutet hat. Das Geld. Seine Frau wird von dem Kumpel von ihm unter Druck gesetzt, dass er das Geld haben will. Die Frau weiß nicht, wo es ist. Es weiß nur dieser Gefängnisinsasse, der nun flüchten will, und alle machen sich auf den Weg, um irgendwie an die Beute zu kommen. Und an sich hört sich das wirklich ganz gut an. Also sowas wie Es war einmal in Amerika, Sergio Leone. Das ist alles ganz, ganz gut und schön, aber die, wie ich schon gesagt habe, die Diskrepanz zwischen den 3D-Charakteren und dem eigentlich guten Hintergrund, ich meine auch die Synchronisation, ist nicht ganz so geglückt. Und an sich ist es wohl auch recht kurz. Also man hat viel gewollt, aber es ist nicht ganz so viel dabei rausgekommen. Das ist ein bisschen schade. Weil eigentlich für ein Adventure. Das hätte gut werden können. Das ist mal ein schöner Ansatz. Mal sagen wir, das ist ein Flop. Nein, sowas sagen wir noch nicht. Ja, Dragon Ball Z, Battle of Z. Ein Beat'em-up-Spiel zur gleichnamigen Serie mit 70 Figuren, die man in den Ring schicken kann. Wow! Großartig. Großer Dragon Ball Z-Fan immer schon gewesen. Habe aber nie ein Spiel gespielt, wobei es tatsächlich auch wirklich gute darunter gibt. In allen möglichen Genres. Das ist bestimmt auch gut. Na, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Es hat einen Online-Modus. Okay, dann nehme ich alles zurück. Das muss ziemlich gut sein. Aber da kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen, außer Dragon Ball. Jetzt Figuren. Broken Age. Ja, Tim Schäfer und Double Fine machten Kickstarter mobil. Das Adventure Broken Age reizt mich von seiner Prämisse, die da lautet, man spielt zwei Figuren. Einmal einen Jungen, der in einem Raumschiff geboren wurde und dort auch lebt. und dort von einer KI, einem Bordcomputer quasi, wie sein erzogen wurde. Also er ist wie seine Mutter für ihn und irgendwann möchte er aber aus dieser Welt ausbrechen. Und dann, die zweite Person ist ein Mädchen, die in einem Dorf aufwächst, wo Menschenopfer zelebriert werden oder Menschenopfer einem Drachen oder einem Monster geopfert werden. Und das Mädchen wäre dran. Einmal im Jahr muss eine Jungfrau geopfert werden und sie wäre das. Und sie möchte das nicht. Sie möchte den Ritus quasi durchbrechen, was ich durchaus verstehen kann. Klingt spannend, ist es wohl auch. Ich habe es aber bewusst nicht gespielt, weil der erste Teil von Kickstarter finanziert wurde und ist dann auch erschienen. Der zweite Teil ist jetzt wohl bestätigt worden und soll dann hoffentlich 2015 erscheinen. Mal abwarten. Ja, es ist immer schade, wenn zwischen den Teilen so lange Zeit ist. Also das ist nicht unbedingt sehr förderlich, weil man dann doch wieder so aus der Geschichte rausgezogen wird und dann noch im Grunde nochmal alles mit vorne spielen muss. Richtig. Wenn man dann nochmal wenn man da im zweiten Teil angelangt ist. Genau. Bei den Beispielen, wie jetzt mal, Walking Dead mit den 5 Episoden, das ist dann auch nicht unbedingt, da sind ja keine Jahre dazwischen und ein paar Wochen, vielleicht manchmal einen Monat oder so. Und das geht ja noch, aber wenn das dann ein Jahr ist oder ein bisschen länger, wenn sogar noch mehr als ein Jahr, nicht ganz so gut. Richtig. Aber immerhin gut, dass es doch jetzt bestätigt ist und dass der zweite Teil kommt. Ja. Man kann natürlich nur erwähnen, dass die beiden Geschichten dann zusammenfließen werden und es eine große Geschichte am Ende geben wird. Bergrettungssimulator. Ich habe mich mit den Simulatoren intensiv auseinandergesetzt in diesem Podcast. Und da bin ich auf eine Firma namens Rondo Media gestoßen, die tatsächlich jeden Simulator dieses Jahr, also im größeren kommerziellen Sinne, zumindest gepublished haben oder selbst entwickelt haben. Also Rondo Media, mein Gott, werden wir das ein oder andere Mal vielleicht nochmal hören. Und die machen wirklich Qualitätssoftware. Rauen Menge anscheinend, also. Ja, ordentlich. Also, ich würde ja mal sagen, so ein Bergrettungssimulator ist natürlich auch eine spannende Sache, zumal er eine offene Spielwelt bietet und man übernimmt die Rolle einer Bergwacht in den Alpen und kann dort diverse Vehikel fahren. Meine Güte, das wollte ich schon immer mal machen, also. Ja, ich denke, es ist wirklich gar nicht so schlecht. Denkst du das wirklich? Ja, für Menschen, die Spaß an bereits mal gerettet wurden. An solchen herausfordernden Berufen haben. Also, das ist jetzt. Ich mach weiter. Ja. Octodad. Deadliest Catch. Ja, der Auftakt zu einem Jahr voller sehr merkwürdiger Simulationsspiele. Eine lustige Idee eigentlich. Man steuert diesen Octodad, der ein Oktopus ist und kein Mensch, aber sich als Mensch in der Umwelt begibt und versucht nicht aufzufallen. Und er ist entsprechend ist großartig im Grunde. Die Idee ist großartig. Man muss natürlich seine einzelnen Tentakel steuern und koordinieren, damit er nicht umfällt und alles umhaut. Und das ist vermutlich relativ lustig. Auch lustig für Leute, die sich das vermutlich nur angucken, wenn ein anderer spielt. Also eine nette Idee für eine kurzweilige Unterhaltung, für die ich bisher nicht bereit bin. Gewesen, den Geld auszugeben. Es ist, glaube ich, jetzt auch draußen auf PlayStation, wenn ich mich nicht täusche. Oh. Ja. Aber auch da habe ich mir noch nicht überlegt, das zu holen. Witzig ist es auch, wenn man den Controller zu zweit benutzt. Also der eine kontrolliert dann den Tentakel und der andere den anderen. Ja. Das macht das Ganze noch ein bisschen spaßiger. Ja. Und irgendwas, was ich noch dazu gesagt habe. Genau, jetzt wo du das gerade erwähnst. Spaßig. Let's Play, es war wirklich ein Let's Play-Fest. Ich glaube, kein Spiel wird mehr Let's Played neben dem Brot-Simulator, zu dem wir ja noch kommen werden. Oder den Goat-Simulator. Oder den Goat-Simulator. Wie Octodad. Immer wieder witzig wahrscheinlich, wenn man sich diese Videos anguckt. Durchaus. Ich tue es nicht. Ich auch nicht. Machst du es aber. YouTube oder wie heißt das? You? Ich kenne nur MySpace. Ich kenne nur Loadout. Ein Multiplayer-Shooter, der so ein bisschen wie Team Fortress ist. So ein Comic-Look und für lau. Wer braucht sowas, wenn es noch Team Fortress ist? Niemand. Tja, nur Verlierer spielen Loadout. Hört euch das an. Sagt er 16 Mitmaler, oder sagt er das? Ja, und zuletzt hast du nicht auf deiner Liste, brauchst gar nicht gucken. Na. Olli. Da wolltest du was zu sagen. Ich wollte nicht unbedingt was zu sagen, ich habe es aber gespielt. Ja, ja, ich habe es 3 Minuten gespielt. Skateboard-Simulator? Ja, genau, ein Skateboard-Simulator. Ein richtiges Spiel. Im Grunde würde mich das gar nicht interessieren. Ich habe es nur mal angesehen und dann wollte ich irgendwie immer besser werden. Und, das, und dann habe ich aber gemerkt, dass ein Diskrepanz zwischen dem Lesen und dem am, das dann wieder umsetzen in die, in das, auf das Pad gesehen. Und ich habe es absolut nicht hingekriegt. Dann habe ich es mal wieder hingekriegt, wusste nicht, wieso ich es hingekriegt habe. Man will aber dann irgendwie schon da einen guten Lauf hinlegen und auch irgendwie ganz viele super krasse Stunts hinlegen. Und ja, es ist ganz komisch. Also ich hätte nie, eigentlich interessiert mich das null. Und als ich dann dabei war, konnte ich nicht aufhören. Also, Olli. Ja, Olli. Olli, das war's mit dem Monat Januar. Und wir machen gleich weiter. Januar, Februar. So, weiter geht's mit dem Februar 2014. Earth Defense Force 2025. Für Xbox 360. Das rollt einfach so von der Zunge runter, dieser Name. Ja, und das Spiel scheint auch ein Spiel zu sein, was tatsächlich rollt. Ein Sci-Fi Third-Person-Shooter gegen Rieseninsekten. Sieht ziemlich trashig aus, ziemlich billig, möchte ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall ein Spiel, wo man ziemlich viel Spaß mit haben kann, ja, wenn man der Community glaubt. Der zweite oder dritte Teil dieser Serie, die gab es vorher schon, ist halt auch so ein bisschen an diese B-Movies angelehnt. Richtig. Meine Riesenameisen ist halt ein spaßiges Game, aber soll nicht mehr so gut sein wie die davorigen Spiele, weil das einfach den Trash-Faktor ein bisschen verloren hat. Okay, da weißt du mehr als ich. Ja, ich habe darüber so eine Art Let's Play gesehen. Auf gut, weiß ich nicht, an diesem Videokanal. Und dem glaube ich, den Leuten da. Na gut. Dann lassen wir das so stehen. Fable Anniversary für Xbox 360 und PC. Ja, einer von den zahlreichen Remakes, die letztes Jahr erschienen sind. Mit Fable Anniversary wurde dort der erste Teil der Fable-Reihe nicht neu interpretiert. Es wurde dann einfach neue Grafik draufgelegt und keine wirklichen Zusatzinhalte. Lediglich der Sound wurde ein bisschen verbessert und das Add-on Lost Chapters ist dabei. Wenn ihr noch nicht Fable gespielt habt, euch das Spiel aber per se interessiert, dann würde ich euch dazu raten. Allen anderen würde ich doch bitten, Abstand davon zu halten, denn so ein bisschen Geld mache, wittere ich dort, muss ich sagen. Also hat mich nicht wirklich überzeugt. Horizon für den PC. Horizon. Sci-Fi. Siffy. Ja, genau. Siffy. Strategiespiel rundenbasiert. Sieht nicht schön aus. Auch da haben wir wieder diesen 90er-Jahre-Faktor, der bei so Strategiespielen meiner Meinung nach nicht mehr schön wirkt. Also eine hässliche Grafik, sagen wir mal so. Einfach nur hässlich. Kein schönes Spiel. Das sagt Mr. Indie-Game, ja? Ja, auch Pixel können schön sein, auch 3D-Grafiken können schön sein im älteren Stil, aber das sieht nicht gut aus. Jetpack für den PC. Cool. Der gespielte Witz, habe ich gelesen. Der gespielte Witz. Klingt gut. Ja, es ist ein... Der gespielte Witz. Der gespielte Witz. Die nackte Kanone, Slapstick-Humor, sehr bunt, sehr auf die 12, Holzhammer-Humor. Es ist ein Agentenspiel, im weitesten Sinne eine Hommage vielleicht, wenn man es gut meint mit dem Spiel. Soll aber allerdings sehr, sehr lustig sein für Leute, die halt diesen Brachial-Humor mögen und fällt auf jeden Fall auf. Das ist ein Indie-Spiel von, hatte ich mir aufgeschrieben, Necrophone Games. Und meiner Ermittlungen nach, es ist auch das erste Spiel der Macher und dafür haben sie ganz schön Aufmerksamkeit nach sich gezogen. Also ich habe es irgendwie im Bundle letztens gehabt, aber bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Leider. Ansonsten auf jeden Fall eines der ausgefallenen Spiele. WRC Powerfly für die PS3, die Xbox 360 und den PC. Ja, klingt nach Rally Action. Ja, die World Rally Championship. Oh, ja. Ist das so dein Steckenpferd? Oder? Mein großes Steckenpferd, vor allen Dingen, wenn man von der eigentlichen Formel einer normalen Rennsimulation abweicht und ein Top-Down-Rennspiel daraus macht, wie ich tatsächlich irgendwie gern mag. Micro Machines. Ja, so ein bisschen. Soll allerdings nicht so gut sein. Im Vergleich zu Micro Machines. Da kommt einfach nichts dran. Ja. Ja. Also, ja. Ich würde es mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber es ist mir nicht ganz unsympathisch. Hm. Lightning Returns, Final Fantasy 13, PS3, Xbox 360. Final Fantasy, das erinnert mich an irgendwas, was ich mal kannte und auch, glaube ich, nicht schlecht fand, aber ich komme nicht mehr drauf, was es war. Dieses Lightning Returns jedenfalls ist nicht gut. Ich bin indes immer noch persönlich beleidigt von Square, dass sie aus diesem Spiel, diesem Final Fantasy, eine Trilogie gemacht haben. Wenn nicht schon Final Fantasy 12 für mich der Sargnagel war, wie ich schon oft erzählt habe, ich lasse keine Gelegenheit aus, was zu erzählen, dann war wirklich die Lightning-Reihe die Schaufel in Erde auf das Grab. Also fürchterlich, auch wenn sie sich versucht haben zu fangen und der Community so ein bisschen zuzuhören und Fehler auszumerzen, hat es nicht gereicht, um diesen schrecklichen Stil, diese tote Welt, wie ich sie fand, und dieses Gameplay, was einfach nur noch abgestumpft war, auszugleichen. Also ich bin raus, kann Leuten gefallen, aber ich bin nicht mehr die Zielgruppe für die Final Fantasy-Reihe. Und auch nicht optimistisch, was Teil 15 angeht, aber traurig. Dazu kommen wir vermutlich noch. Zuma 11, Obergreifenmann, 3DS. Ja, das ist so ein bisschen, das scheint eine Anime- oder Manga-Figur zu sein, so ein Fußballheld. Und das Spiel ist so ein bisschen wie Mario Soccer, also so ein Fun Soccer-Spiel. Und der dritte Teil von Izuma's Eleven soll recht gut sein. Vor allen Dingen war ich überrascht, als ich mir so ein bisschen die Zahlen zu dem Spiel angeschaut habe oder den Inhalt. Da standen irgendwie 2000 Figuren, die man spielen kann. Absurd. Ja, weiß aber nicht, wie die jetzt zustande kommen, diese 2000. Ist ja wie bei FIFA Soccer, wo man vermutlich auch 2000 Figuren spielen kann. Ja gut, aber für so eine Comic-Serie ist es schon beachtlich. Ja, ist auf jeden Fall kurzweiliger Spaß. Vermute ich mal. Darum geht's doch. Ja. Spaß. Toki, PS Vita. Kannst du was zu sagen, Captain? Ja, ich war gerade überlegen. Ich hab das Bild vor Augen von den Augen verloren. Es ist ein Spiel wie Monster Hunter, also ein Rollenspiel, sehr actionlastig. Man geht durch eine nicht ganz offene Welt und besiegt dort Kreaturen, um immer stärkere Waffen zu bekommen und so weiter und so fort. Soll aber nicht die Klasse erreichen, die ein Monster hat. Wobei, Monster Hunter habe ich mal versucht zu spielen. Mir persönlich ist es ein bisschen zu dröge. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Sehr froh, dass ich die Suchtspirale nicht gepackt habe. Ja, wo war sie? Wo war sie? Ich hätte mich gerne packen lassen, aber die Suchtspirale war einfach nicht da. Ist ja gut. Okay. Vielleicht soll ich das spielen. Nein, spielen. Ist gut. Kein Grund hier bösartig zu werden. Ja, das gehört sich so. Mach bitte weiter. Ja, gerne, weil jetzt komme ich zum Spiel, das mich interessiert oder zu dem ich was sagen kann. Banished für den PC. Ja, das ist ein Aufbausimulationsspiel. Ein Micromanagement-Spiel. Shining Rock Software ist der Entwickler. Das ist ein einzelner Entwickler. Und das sollte man sich auch mal zugehen lassen, weil ein einzelner Entwickler es geschafft hat, das zu verbinden, was Anno oder Siedler im Großen gemacht haben, das im Kleinen und dennoch wirklich etwas Umfangreiches geschafft hat, das absolut anspruchsvoll ist und zu jeder Minute interessant und ein Band. Man hat eine kleine Siedlung abgelegen und muss wie bei Anno oder wie bei Siedler diese Leute über die Winter bringen. Und das sind etliche Winter und etliche Sommer. Und Das schafft er in einer Art und Weise, die überraschend ist, weil es hier nicht unbedingt um super Grafik oder sowas geht, sondern einfach das Spielprinzip an sich. Es ist, bei diesem Spiel gibt es keine Kriegsstrategien oder sowas. Es geht einzig und allein darum, Ressourcen zu managen. Und wie gesagt, das Überleben der Siedler zu gewährleisten. Und das ist schwieriger, als man denken würde. Also beim ersten Versuch oder bei den ersten Versuchen sind sie mir nach einigen, nur wenigen Jahren schon alle irgendwie gestorben, verhungert oder erfroren. Grausam. Ja. Und das ist umso bitterer, da man auch noch die Namen der Leute kennt. Man weiß, wer wann geboren wurde mit Namen. Und nicht unbedingt, wie gesagt, die Grafik ist nicht gut, dass man jetzt weiß, der sieht so oder so aus. Ist alles schon recht einfach gehalten. Aber diese Verbindung mit Namen und zu wissen, dann, wie man die einsetzt, die Leute, und dann feststellen zu müssen, dass man wieder irgendwie falsch gehaushaltet hat und die Leute dann, wie ich gesagt habe, über den Winter nicht mehr kommen. Kannst du dir noch Namen geben, den Leuten? Nein, das ist dann schon festgelegt. Und da hast du auch absolut keine Zeit dafür, da noch Gedanken drüber zu machen, wie jetzt irgendwer heißen soll. Gott sei Dank. Das ist nicht unbedingt. Darauf ist es nicht angelegt. Aber wie gesagt, wenn man sowas mag, Aufbausimulation und das mal frei eben von Kriegsstrategien, und das hat mich sehr angesprochen, weil das eigentlich nicht meins ist. Ich mag lieber einfach nur mal gucken, anbauen, Leuten irgendwelche Berufe zuurteilen, und es ist wirklich nicht einfach, und es macht Spaß, wenn man sowas mag, und kann einen da etliche Stunden aufweisen. Sehr gutes Spiel. Weiter geht's mit Strider für alle Konsolen. Capcoms Kult-Ninja. Strider. Ja, Metroidvania, 2D-Plattformer, ziemlich schnell. Ich finde Ninja Gaiden cooler. Metroidvania ist es ja dann auch nicht, das ist doch ein bisschen zu geradlinig, oder? Das ist eher so ein klassisches Gun. Ja, aber ich glaube, dieser Teil bietet tatsächlich mehr Metroidvania-Momente. Sprich, Waffen-Upgrades und so weiter, um weiterzukommen. Okay. Ja. Aber ansonsten würde ich dir recht geben. Das ist, ja, ich brauche deine Bestätigung. Ich weiß, dass ich recht habe. Ja, ja. Mach mal weiter. Bitte. Ja, dann mach ich weiter. Donkey Kong Country, Tropical Freeze, Wii U. Einer der ersten großen Titel für die Wii U in diesem Jahr, ich möchte mal vorwegnehmen, Nintendo hat für mich in diesem Jahr das stärkste Line-Up wieder mal gehabt, an exklusiven Titeln. Und Donkey Kong Country ist halt wie ein klassisches Jump'n'Run in guter alter Donkey Kong Tradition, und auch wenn sie nicht mehr von Rare gemacht werden, die Spiele, sind sie nach wie vor weiter abwechslungsreich und garantierte Qualität. Absolute Kaufempfehlung. Kauf den scheiß Affen. Rambo, das Videospiel. Ja, da muss ich ganz kurz intervenieren und muss mich entschuldigen, wo wir gerade eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben. Ich erinnere mich beim letzten Podcast, als wir noch nicht wussten, was Rambo für ein Spiel ist, haben wir gesagt, kauft es euch. Kauft es euch, es kann nur gut werden. Und ich bleib dabei. Ja, ich kann das ruhigen Gewissens nicht mit mir vereinbaren, auf eine Kaufempfehlung zu sprechen. Leute wissen das vermutlich schon, das ist einer der größten Bomben, Arschbomben des Jahres gewesen, ein grauenhaftes Spiel, veraltete Spielprinzipien, die Grafik, alles, das war einfach nur so schlecht, dass es schon lustig ist, aber auch nicht so lustig, dass es ihm Spaß macht, das ist... Also jetzt interessiert es mich. Ja, es ist halt so eine Mischung aus Quick-Time-Event-Spiel und Railgun-Shooters. In wirklich veralteter Grafik, die auf der PlayStation 2 vielleicht noch gut ausgesehen hätte. Gegner, die immer wieder das Gleiche hintereinander sagen, immer wieder, dass es sowas eine Freigabe bekommt, und das war ja ein relativ großer Titel. Ich meine, der wurde ja für 50 € oder noch was verkauft. Das war ja kein Budgetpreis. Und die Prämisse ist ja auch eigentlich interessant. Alle Rambo-Filme, zumindest die erste Trilogie, in ein Software-Gewand zu stecken. Gibt ja noch nur Rambo-Fans, und das Spiel gibt ja auch einiges her. Auch viele Facetten, gerade der erste Film, vielleicht zu den darauffolgenden Filmen. Aber das ist in dem Fall nun wirklich nicht gelungen, und so geht es leider als nicht so gutes Spiel in die Geschichte ein. Ich sage, kauft euch eine richtig gute Lightgun, ne, einen gepflegt großen Bildschirm und dann habt Spaß mit Rambo und einem Videogame. Meine absolute Kaufempfehlung. Ja, jetzt komme ich wieder zu einem Spiel, wo ich nicht weiß, wie ich es aussprechen soll. Wise? YS? Oder YS? Yes. Memories of Celtica. PS Vita. Ja, das kann ja auch nur ein JRPG sein. RPG. Ja, es scheint eine sehr etablierte Spielereihe zu sein. Die Saga. Ys heißt das übrigens. Ich erinnere mich wieder. Ich habe tatsächlich, wo du das gerade sagtest, etabliert ist wahr. Es gibt sehr, sehr viele Ys-Spiele. Und ich habe eine Retrospektive mal drüber gesehen. Bei Jude Dingens hier. Ja. Und tatsächlich, ja auch geredet, wie man es ausspricht, dann haben sich auf Ys geeinigt. Und darum sage ich jetzt auch einfach mal Ys. Gut, aber dann. Es ist halt wirklich so eine, wie du schon sagtest, eine etablierte JRPG-Reihe. Mischung aus klassischem Rollenspiel, aber auch dieses Action-Adventure. Ja, man hat ein Schwert und haut damit durch die Gegend. Also so linkmäßig. Ja. Zelda. Und naja, populärer im asiatischen Raum als bei uns. Aber muss ich vor Augen führen, 20 Jahre Geschichte hat dieses Spiel schon gemacht. Das ist jetzt quasi ein Jubiläumsspiel. Schon erstaunlich, wie da wohl der erste Teil so ausgesehen hat. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. Wir werden es nachreichen. Castlevania Lords of Shadows 2. Ich habe den ersten nicht wirklich gemocht. God of Vania, sagt man ja auch. Ja, ich glaube, das mag treffen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich das Spiel nicht interessiert. Ja, sah ja nett aus. Ich meine, ich mag das God of War Spielprinzip, die Castlevania-Welt, wenn man Grusel-Horrorfilme mag. Es könnte passen, aber das ist jetzt auch nichts, was ich mir unbedingt zulegen würde. Also. Plants vs. Zombies, Garden Warfare. Ich hab nur. Von dem Tower Defense Plants vs. Zombie zu einem Tower Defense Third Person Shooter, Multiplayer Online. Ja. Also der Look sieht gut aus, Comic-Optik. Was mich dran stört, ist eben dieses Multiplayer Online. Das ist wohl Pflicht oder ja, für die meisten der. Ich meine, es gibt irgendwie vier. Arten, wie man für das Gameplay, ich weiß es nicht ganz genau. Man kann eins wohl auch einzeln spielen, aber bringt wohl nicht ganz so viel Spaß. Ja, ein Koop wäre schon besser, aber Multiplayer Online ist nicht so meins. Ansonsten hat es mich schon interessiert. Also, das erste Plant vs. Zombie, das Tower Defense Spiel, das hat mir gut gefallen. Es war ganz niedlich gemacht und das Spiel an sich, oder dieses jetzt eben Garden Warfare, hat auch wirklich sehr gute Kritiken. Für mich war eben, wie gesagt, Multiplayer Online ein. Counter-Strike für die Kids. Ja. Aber auch für die Kids geblieben sind. Ja. Ja, für Leute, die mit den Kids spielen wollen. Was hatte ich auch mit Kids? Kinderfreunde, aber ich hab's vergessen. Vielleicht ist es besser, wenn. Vielleicht ist es ein heißes Eis. Vielleicht ist es besser, wenn wir einfach weitermachen. Tales of Symphonia, Chronicles. Ja, ich habe mir den ersten Teil in der HD Vision geholt und es ist ein sehr, sehr großes Japano-Rollenspiel, was mir per se erstmal gut gefällt. Allerdings ist das Kampfsystem nicht wirklich für mich geeignet. Es ist so ein Hybrid aus ja, Rundentaktik und ja, Echtzeitkämpfen. Also, was? Ja. Also wie Grandia? Ja, nee, du kannst deine Figur schon noch aktiver bewegen, also du kannst auch richtig Schläge ausführen und trotzdem musst du Befehle auswählen. Es ist schwierig zu erklären, das muss man sich mal im Video anschauen. Irgendwie nicht so wirklich was für mich, aber ansonsten wirklich ein schönes Rollenspiel. Wie gesagt, die Welt gibt viel zu entdecken und macht, glaube ich, schon Spaß. Wenn Leute damit Freude haben an dem Kampfsystem, dann genau das Richtige. Und der zweite Teil, Dawn of the New World, ist jetzt bei dieser Edition dabei. Der soll nicht so gut sein, aber ich habe den ersten ja noch nicht mal durchgespielt, also werde ich den zweiten wohl so schnell auch nicht nachholen. Ansonsten gibt es für ein kleines Geld im PSN Store und sicherlich im Blick wert für Fans. Und der Monat endet wieder mit einem Spiel, das ich schwierig aussprechen kann. Thief? Thief. Ja, Urvater des Stealth Games. Thief, das Stealth Game? Ja. Ich habe nur Negatives darüber gehört. Ja, also negativ ist relativ. Die Leute waren, glaube ich, eher enttäuscht, weil es halt nicht so bahnbrechend war wie das Ur-Thief, sondern eigentlich nur ein einfach vereinfachter Parcours-Shooter, mehr oder weniger. Was mich damals interessiert, als es rauskam, war, weil es war eines der ersten Spiele, was auf den neuen Konsolen auch wirklich neukonsolig aussehen sollte. Aber war damals dann auch kein Kaufgrund für mich, weder für das Spiel noch für eine neue Konsole. Also ist auch um den Fall rübergegangen. Ja. Aufgrund der Mittelmäßigkeit dieses Titels im Allgemeinen. Traurig. Ja. Mal wieder traurig. Alles traurig. Das war ein trauriges Jahr, ich sag's dir immer wieder. Wir werden keine Freude haben. Januar, Februar, März. Ja, alle guten Dinge sind drei. Auch 2014 war das in dem Sinne dann der März. Und das erste Spiel, was auf der Liste steht, Namen ist Tower of Guns. Tower of Guns. Das ist ein netter kleiner Indie-Titel, wo man in der Ego-Perspektive einen Tower erklimmen muss, einen Turm, und man hat ganz viele Waffen und dieser Turm ist prozedural generiert und man schießt sich durch diesen Turm, um an die Spitze zu gelangen, und zwischendurch bekämpft man Bossgegner und das Ganze hat so einen Comic-Look und ja, ist für frustresistente Menschen geeignet, die solche Spiele mögen, in denen man immer wieder von vorne anfangen muss. Da wäre ich nicht so. Ja, ich weiß. Ja. Yearwalk. Klingt auch spannend. Ist auch spannend. Ist ein Indie-Adventure. Hat einen ganz interessanten Look. Das ist so holzschnittartig gehalten. Ich hatte es dir gezeigt. Ist es Holzschnitt? Holzschnitt? Ja, ne? Holzschnitt. Ach so, ja. Ja, ja, ja, genau. Genau. Genau. Das ist so eine, ja, das ist so eine Art. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher. Holzschnitt, ja. Holzschnitt. Ja. Ja, wenn du druckst, also du Holzschnitt und dann druckst du das auf Papier und dann sieht das so, das sieht man dann, das, so sieht die Grafik eben aus. Das ist nicht wirklich nicht wirklich Comic. Holzschnitt passt schon. Richtig, und es passt auch insofern, als dass das Spiel so dieses schwedische mystische Themen behandelt. Und das sieht sehr, sehr merkwürdig aus und gruselig, so mit so großen Tierköpfen, und ich habe es noch nicht gespielt, hab's aber. Ich denke, wenn es etwas taugt, wie man so schön sagt, dann könnte es sein, dass das der nächste Indie-Flash wird, so viel mal im Vorab. Klingt ja spannend. Ja, ist es auch wirklich. Ist denn Atelier Escher und Logi Alchemist of the Dusk Sky auch so spannend, oder? Ja, bestimmt. Das ist meine PS3-Exklusivtitel. Bestimmt. Auch da eine etablierte Japano-Rollenspielreihe. Sag bloß. Ja, der 15. Teil. Unfassbar. Und dieses Spiel hat hat immer ein Zeitlimit, in dem man die Aufgaben erledigen muss, was mich persönlich total abschreckt. Da sage ich von vornherein schon, nein, keine Chance. Halt, stopp, nicht mit mir. Genau, und es hat natürlich immer, wie der Name auch schon verrät, einen alchemistischen Hintergrund. In dem Fall führt man einen kleinen Laden, einen Alchemieladen, und muss den zur Größe ausbauen, indem man in die Welt geht und Sachen einsammelt und Monster besiegt. Was prinzipiell cool ist, aber der Zeitdruck, der verleidet mir das Spiel. Da hätte man nicht schon genug Stress. Ja. Und dann auch noch in den Spielen, die einen. Ja, also, nein. Aber die Leute, ne, die Serie 15, bei den 15 Teilen begleitet haben, die müssen es wohl lieben. Krank. Kranke Welt. Absurd. Ja, absurd. Absurd ist für mich auch der unfassbare Erfolg und Zuspruch, den Hearthstone Heroes of Warcraft erfährt. In vielen Spielelisten, um das mal vorwegzunehmen, Spiel des Jahres. Der Knaller schlechthin, das Might and Magic oder Magic the Gathering Kartenspiel, ähnliche Blizzard-Ableger von aus der Warcraft-Welt, free to play, und die Leute fahren tierisch auf ab. Es scheint, ist einsteigerfreundlich. Es ist einsteigerfreundlich, es scheint auch Spaß zu machen. Also, ich kann dazu nicht viel sagen, weil Kartenspiele am Computer sind nicht, das überzeugt mich nicht so wirklich. Aber Naja, wie gesagt, ich bin erstaunt, dass das wirklich so populär ist. Also, ich mochte noch nicht mal Quartett als Kind. Das ist mal richtig straight. Also positiv finde ich, dass es, wie gesagt, es ist free to play, wobei man natürlich auch bestimmte Karten kaufen kann, aber es soll dennoch möglich sein, auch ohne irgendwelche Special-Karten Siege nach Hause zu bringen. Dass sogar irgendwie ganz große Spiele, das gibt es ja teilweise jetzt schon auf Twitch, dass man da die, wie nennt man das? Meisterschaften sich angucken kann und dass da große Spiele eben auch ganz normal mit Einsteigerkarten gewonnen werden und man da nicht unbedingt ein Set von irgendwelchen Special-Karten braucht. Das ist dann teilweise etwas mehr für Leute, die sammeln wollen. Also der Sammeltrieb ist dann da auch weiterhin ja, geweckt und will auch ja, befriedigt werden. Und das scheint sich dennoch für Blizzard zu lohnen. Also ich finde, für etwas, das Free-to-Play ist, dass man es auch wirklich Free-to-Play spielen kann. Super. Das hört man ja öfter, dass Blizzard es in dem Fall richtig gemacht hat, nicht wie andere Free-to-Play-Projekte, wo man nachher furchtbares Geld reinbuttern muss, um die einfachsten und grundlegendsten Dinge machen zu können. Oder um sich Stunden an Wartezeit zu ersparen. Also die Abzocker Free-to-Play, die diese ganze Geschichte einfach hochgebracht haben. Das ist tatsächlich ein netter Schritt, dem mal entgegen. Auf jeden Fall. Aber ich denke auch, die Tage sind gefehlt von diesen Abzockermaschen. Das lassen sich die Leute nicht mehr bieten. Natürlich nicht. Titanfall für die Xbox und den Computer. Das lasse ich mir auch nicht mehr bieten. Nein. Ein Spiel, das wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe zuerst, aber dann auch recht schnell an Faszination nachgelassen hat, wie man hörte. Auch eines der ersten größeren Next-Gen-Spiele. Der, ja, wie kann man das nennen? Mix aus First-Person und Third-Person-Shooter, in dem man einen großen Androiden oder Mech steuert oder halt als kleiner Mensch durch die Gegend hüpft und versucht, sich gegen Titan zu erwehren. Prinzip her ganz cool, Multiplayer. Die Story kann man natürlich vergessen im Einzel-Spielmodus, der auch ein verkappter Multiplayer ist. Ja, ich habe es nicht gespielt, aber es sah ganz nett aus. Ist okay. Nett. Lassen wir mal durchgehen. Dark Souls 2. Oh yeah. Ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Die ganze Dark Souls oder die Souls-Reihe im Allgemeinen. Also ich bin ja auch dabei, Demon Souls und Dark Souls 1 durchzuspielen. Ich bin da auf gute 5 Stunden bei jedem Titel. Oder insgesamt. Ja, vielleicht 6 Stunden insgesamt bei beiden Spielen gekommen. Und ich muss sagen, es ist schwierig. Ja, nee. Ich kann es verstehen, ich verstehe die Faszination dahinter, aber da ist mir, sind mir andere Titel doch lieber. Ich würde es gerne spielen, ich weiß aber, dass ich es nicht geschissen kriegen würde, deswegen erspare ich mir das Konzept. Ja, geht's mir auch. Also ich finde es interessant, aber ich weiß, dass es mir vielleicht, dass ich irgendwann denken würde, das ist mir jetzt aber meine Zeit zu schade für mich hier abzumühen und immer wieder platt zu gehen. Da habe ich diesen Ehrgeiz und dann kann das Spiel auf mich, glaube ich, auch nicht wirken und deswegen lasse ich da auch die Finger von. Auch wenn ich das natürlich interessant finde, das Ganze drum und dran. Ja, ähnlich sieht es aus bei Yoshi's New Island. Da lasse ich auch die Finger von, weil mich das vermutlich auch frustrieren würde. Erläutere doch bitte mal. Ich mag Yoshi nicht. Yoshi erinnert mich immer wieder an eine gewisse Person bei Super Mario Kart. An Yoshi. An Yoshi. Früher gerne gespielt von einem gewissen Dahok. Heute hat er sich von Yoshi distanziert. Zu Recht. Eine furchtbar dinosaurierartige Kreatur, die alles frisst. Kurze Zwischenfrage. Was hältst du von Kirby? Das ist was anderes. Das ist so eine Art pinker Luftballongeist. Ja, das frisst auch an. Nein, der absolut. Der assimiliert. Ekelhaft. Der wandelt das um. Der wandelt deinen Körper um in Energie und macht daraus Feuerbälle oder Schwerter oder Rüstungen beeindruckend. Aber Yoshi, der isst dich und verdaut dich und macht daraus ein Ei. Also, das ist. Formiert dich zu etwas anderem, egal, aber. Gut. Ja. Ich finde Yoshi nur konsequent. Ich habe den Teil für den Super Nintendo, also das ursprüngliche Yoshi's Island, wirklich gern gespielt. Sehr, sehr schöner Grafikstil. Auch ja, heute noch zu empfehlen. Also zeitlos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der plärrende Baby Mario vielleicht ein bisschen kultig. Ja. Geht so. Wie echte Babys halt, ne? Ja. Nervig. Echte Babys sind auch kultig. Ja. Ja, kultig könnte der folgende Titel auch mal irgendwann sein, wenn das schon ist. Luftrausers. Also für mich ist der auf jeden Fall totaler Kult. Ein Flugzeugschießspiel, wo man als eine Art Kamikaze-Flieger über den Pazifik oder ist man über den Pazifik, aber man spielt einen deutschen Flieger. Ja, im Zweiten Weltkrieg. Weniger Pazifik. Ja. Aber jedenfalls hat man die aussichtslose Mission, dann die Schiffe anzugreifen und hat eine flotte Steuerung und ein flottes Spielprinzip und ist ein netter kleiner Indie-Titel, der auch für die Konsolen rauskam, also für den PlayStation, was ich schon erwähnte Anfang des Jahres, dass ja Sony ein wenig mehr auf die Indie-Szene zugeht. Luftrausers war halt einer der ersten Titel, die dann damit so rauskam. Aber für mich ist das nichts. Ja. Ja, Luftrausers klingt außerdem doof. Brutal. Okay. Metal Gear Solid Ground Zeroes. Die teuerste Demo aller Zeiten. Sagt man ja auch gerne mal. Dieses zweistündige Prequel quasi zum diesen Jahres vermutlich erscheinenden Metal Gear Solid Phantom Pain. Ja, sah beeindruckend aus, tolle Grafik, hat Spaß gemacht, aber generell halt das Problem war die Spielzeit und der Preis und dass Leute sich nur gefragt haben, warum, warum? Das ist eine Demo, das ist kein Spiel. Ganz schön dreist, das stimmt schon. Kann man nicht so ganz nachvollziehen, dass man sich traut, so etwas so rauszubringen. Ja, aber es wurde ja gekauft. Es wurde gekauft, genau. Das wusste man ja. Viele wussten es ja vorher, zumindest viele, manche wussten vorher nicht, wie lange es dauern mag. Ja, spätestens nach einer Woche. Dann schon. Hier auch mal die Frage an unsere werten Hörer und Hörerinnen. Ne? Wer von euch wer hat es überhaupt entwickelt? Konami. Kojima heißt er, heißt der gute Mann. Hat er sein Geld in den Rachen geworfen. Ja, und warum? Und warum habe ich bisher nicht Infamous Second Son gespielt? Um das kurz vorwegzunehmen, ich habe mir kürzlich erst Infamous Second Light oder First Light geholt. Mhm. Das Story-Add-on zu, oder das ja. Auch separat oder das unabhängig vom Hauptspiel spielbare Add-on. Und das macht Spaß. Das hat erstmal wirklich eine starke Next Generation oder Current Generation Optik. Jetzt, das Spiel sieht wirklich aus, als wäre es auch wirklich für die neuen Konsolen entworfen worden. Allein die Gesichtsanimationen der Figuren sind wirklich beeindruckend, sieht stark aus. Es ist ein super Helden-Sandbox-Spiel. Naja, man hat halt eine offene Spielwelt und man ist ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten und ist in einer Welt, in der solche Menschen feindselig betrachtet werden. Und ich habe es nicht gespielt, ich kann auch nicht wirklich viel zu sagen. Zumindest bei First Light ist es ähnlich, man kämpft gegen die Menschen, die einen nicht tolerieren und hat seine eigenen Pläne. Und wie gesagt, optisch cool. Es ist ein Third-Person-Action-Adventure. Ist inzwischen für ein Appel und ein Ei zu haben. Ich werde es von mir vermutlich demnächst auch zulegen, obwohl ich da eher skeptisch war. Ich musste immer wieder an diese Werbekampagne denken von Sony. Ich weiß nicht, wo das war, in Belgien. Wo man, wenn man am Hauptbahnhof stand, hatte man eine Box und da konnte man reingreifen und war sich dann wechselnd starken Stromschlägen ausgesetzt und wenn man das ausgehalten hat bis zum Ende, bekam man dieses Spiel geschenkt. Weil das halt in dem Spiel auch Elektrizität, die Kraft des der Hauptfigur ist. Es waren jetzt keine schmerzhaften Schläge, es war mehr eine PR-Aktion, aber ganz lustig und jetzt vermutlich nicht geschafft, das auszuhalten, aber wer es geschafft hat, Respekt. Ja, Yaiba, Ninja Gaiden. Ja, da sind wir im Original, ne? Von wegen Strider. Da ist Ninja Gaiden in bester Brawler-Schnetzelkultur. Ziemlich blutig, ziemlich comic-lastig und wer Gewalt mag und schnelles Gameplay, der hat den Titel sicherlich schon auf seinem Radar gehabt. Ansonsten bin ich dann doch eher Traditionalist und spiel die alten Ninja Gaiden-Spiele ab und an mal. Ja, nee, das wird zu schwierig. Das ist schwierig, aber Da habe ich keinen Bock drauf. Geil. Ich will Glücksgefühle haben bei Videospielen. Ich will mich gut fühlen. Ich will der Boss sein. Und das ist bei Ninja Gaiden nicht der Fall. Und ähnlich ist es auch nicht bei Bioshock Infinite, Burial at Sea, Episode 2. Ich dachte, ich könnte jetzt geil reingrätschen und das Boss-Thema aufgreifen, aber das ist tatsächlich schwierig. Denn man spielt dort die kleine, zierliche Elizabeth und nicht den großen, starken Booker DeWitt. Was aber gar nicht so schlecht ist, das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Dimension. Man fühlt sich dann doch schon verletzlicher und passt auf, was man tut, geht behutsamer vor. Und die Geschichte ist wie gewohnt hochqualitativ gewesen, ist mir allerdings nicht so in Erinnerung geblieben. Also wenn ich mich jetzt versuche zurückzuerinnern, bekomme ich das nicht ganz so zusammen. Da war Bioshock Infinite als solches schon, war nachhaltiger auf jeden Fall. Und Burial at Sea 2 habe ich kurz nach Burial at Sea 1 gespielt und beide Teile waren auf einem ähnlichen Niveau, was die Geschichte angeht und ja auch die Nachhaltigkeit. Ansonsten sollte man es gespielt haben, wenn man das Hauptspiel mochte, dann ist das eine ganz gute Ergänzung zum Hauptspiel. Ja, im Übrigen habe ich dann eine ganz nette Bildergalerie hochgeladen und verlinke an dieser Stelle diese mal. Mach mal. Ja. Hast du auch eine Galerie zu Either One? Noch nicht, noch nicht. Okay, dazu kann ich nämlich auch relativ wenig zu sagen. Ja, es ist wieder so ein typisches Indie-Spiel aus der Ego-Sicht auf einer Insel mit Adventure-Anleihen und es ist so ein psychologischer Seelentrip, den man dort vollzieht und ja, nichts Besonderes irgendwie. Irgendwie ist die Formel ausgelutscht. Schade. Ja, nichts schade. South Park, der Stab der Wahrheit. Ja, da verweise ich sofort, bevor wir gleich ein, zwei Worte dazu verlieren, auf den entsprechenden Podcast, den wir letztes Jahr aufgenommen haben. In der Tat. Nur noch mal so viel großartiges Spiel, tolle Symbiose von der Serie, als auch vom klassischen Rollenspiel, von der klassischen Rollenspieltechnik. Ich bin auch kurz davor, das wieder reinzuwerfen, weil das hat einfach Spaß gemacht. Und mehr kann man nicht zu sagen. Wer South Park mag, der hat das Spiel schon längst gespielt, weiß, wie gut es ist. Und wer nicht, kann trotzdem mal reingucken, denn ich wüsste nicht, warum man das Spiel nicht mögen soll. Ja, da bin ich völlig d'accord mit dir. Werde es mir auch nochmal holen. Ich habe es mir ausgeliehen auf der PlayStation von dir und werde es mir, denke ich, für PC nochmal nachkaufen. In der unzensierten Version. Ja, so leicht ist das gar nicht daran zu kommen. Und die Version scheint doch schnell zu sein. Tatsächlich? Ja, ja. Oh. Ja, auf jeden Fall. Großartiges Spiel. Ja. Deception IV in Klammern 4. Ja, Blattheiß. Das ist so ein bisschen wie Dungeon Keeper. Nur im Brutal. Also man hat einen Dungeon, wo man Fallen aufstellt und nach laufen dort Feinde rein, die in diese Fallen reinstolpern und werden dort möglichst grausam hingerichtet. Hat allerdings so ein leicht zwinkerndes Auge mit dabei. Also es ist nicht ganz so bierernst, aber für mich ist das nichts. Weil es im Selbstzweck, da bin ich nicht mit im Spiel. Nein, der strategische Anteil, den meine ich jetzt. Ach so. Ja, da möchte ich dazu noch sagen, zum Abschluss des Monats, da kommt zusammen, was zusammen gehört, nämlich Professor Layton und Phoenix Wright Ace Attorney. Zusammen in einem Spiel? Ja, und wieder nicht. Die sind zwar zusammen in einem Spiel, aber haben wohl im Spiel gar nicht so viele Berührungspunkte, wie man zunächst meinen könnte. So wie Robert De Niro und Al Pacino in Heat. Das lasse ich jetzt so stehen. Gut. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Äußerst spannend geht es weiter mit dem Monat April. Den Auftakt macht Age of Wonders 3. Jetzt kommt's. Ist das so eine Art Strategiespiel, ja? Ja, nicht nur. Es ist ein Rundenstrategiespiel. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Tja. Und jetzt? Jetzt kommt der Goat Simulator. Ja, da habe ich so wirklich drauf gewartet, nachdem ich die skurrilen Trailer gesehen habe. Ich konnte gar nicht glauben, was das ist. Aber als man dann gesehen hat, was es wirklich ist, hat man sich gedacht, okay, komm, das ist halt ein Goat-Simulator. Es ist eigentlich nichts anderes als eine Art Crash-Test-Dummies. Und man als Ziege ist man halt der Auslöser für diverse Katastrophen da in dieser Welt. Man hat die Möglichkeit, mit seiner Zunge sich an Objekte zu haften und diese durch die Gegend zu schleudern. Genau, es wird großartig gemacht vom Ragdoll-Physik-Ansatz. Leute fliegen durch die Gegend, man selbst auch und ist vermutlich für den einen oder anderen Lacher gut, dieses Spiel. Ganz bestimmt. Wenn wir das spielen würden, also wir würden uns die Bäuche halten und kringeln. Ja. Dann ist die Wolle. So. Weil es so erfolgreich ist, dieses Jahr wird Jolle ja wohl sogar ein MMO heraus. Ist das nicht sogar schon passiert? Ich bin jetzt schon im Januar, das weiß ich nicht. MMO? Ja. Das könnte das total klar sein. Die Gemeinde möchte es unbedingt. Wie viel Geld die Entwickler von Coffee Stand zusammen schon gemacht haben. Das würde mich interessieren. Was kostet das? 9 Euro? Ja. Naja, nochmal 10 Euro. Dynasty Warriors 8 Extreme Legends ist der nächste Titel. Extreme Aggression. Ja, hat man vielleicht nicht, wenn man das Spiel spielt, aber Extreme Routine, weil nach 8 Titeln Geschnetzel in epischen Ausmaßen. Könnte es sein, dass sich das mal abnutzt? Auf der anderen Seite, wie weit kann es sein mit der Abnutzung, wenn man schon 8 Teile rausbringt? Die Fanbasis muss vorhanden sein. Wie wir schon öfter darüber gesprochen haben, weil irgendwie anscheinend das regelmäßig erscheint, oder ein Spin-off zu dieser Reihe, macht Spaß. Kaufen würde ich es mir nicht unbedingt, aber macht Spaß. Vermutlich mehr Spaß als Batman, aber das ist trotzdem kein Grund, das dann zu kaufen. Also es ist nicht GTA 5. Ja? Ja? Ja? Ja? War gut, oder? Ja. Not GTA 5. Klingt wie ein Pornofilm. Ja, ist es leider nicht, sondern ein Indie-Spiel, was so ein bisschen ist wie Snake. Damit treffen sie mit dem Titel den Nagel auf den Kopf. Ja, es ist eher so eine kreative Sache für den guten Zweck. Welchen guten Zweck? Ja, Kinder. Eigene Tasche der Programmierer. Ja, und deren Kinder. Ja, damit sie sich GTA 5 kaufen können. Und so schließt sich der Kreis. The Elder Scrolls Online. Ja. Free-to-play, wa? Theoretisch. Ist für viele Leute auch eine der größten Enttäuschungen des Jahres gewesen. Die Server nach vielversprechenden Start sind jetzt schon wieder teilweise wie ausgestorben. Verhältnismäßig. Niemand mehr da. Ja, also damit haben sie sich wohl ein bisschen übernommen mit dem mit diesem Titel. Ich habe es nicht gespielt. Hat aber auch damit zu tun, dass ich ja noch nicht mal Skyrim gespielt habe. Ich schäme mich nach wie vor jeden Tag, dass ich das zugeben muss. Zu Recht. Ja. Aber The Elder Scrolls Online hat halt noch nicht diese Dynamik entwickelt, wie sie andere MMOs schon haben, etablierten. Und der Name hat zuerst gezogen, aber mittlerweile stellt sich heraus, es ist einfach nur ein mittelmäßiges Spiel und das macht es halt nicht so leicht. Vielleicht hätten die einfach nicht dieses monatliche Abo-Modell fahren sollen, sondern ähnlich wie bei Guild Wars 2 einmal kaufen und dann Updates hinterher. Natürlich ist die Elder Scrolls Marke vom Namen her wertvoller als die. Natürlich, ja. Aber trotzdem. Und das soll doch nicht so. Jetzt ist es free to play. Es wird darauf hinauslaufen, wenn man den Medien einen Glauben schenken mag. Diesen Lügnern. Ja, Lügenpresse. Wie ich schon gesagt habe, dass GTA 5 für den PC Anfang 2014 erscheinen soll. Ja, da kommen wir noch zu. Tom Clancy's Ghost Recon Phantoms. Auch free, der ist free to play. Die haben es richtig gemacht, einen free to play Shooter, den heute keiner mehr spielt, zu entwerfen. Ja, also richtig gemacht. Also dann von vornherein, da muss man sich irgendwie machen, wenn man noch macht gleich. Spiel, das ist einfach für keinen. Das braucht keiner spielen. Ne? Gut ist die Geschichte. Ja. Kinect Sports Revival. Ja, da wurde auch mal Zeit für ein Revival von diesem. Kinect Sports unterstützt Microsoft eigentlich doch inzwischen dieses Kinect? Allerdings, es ist von Microsoft und das wird auch weiterhin unterstützt. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Das ist gut. Kann ich dir sagen. Ja. Das sind meine Lieblings-Revivals. Ja, das war's. Das haben wir dann gesagt. Ich mach weiter. Ich bin gerade kurz abgeschliffen gedanklich. Lego, der Hobbit. Ja, haben wir gespielt. Kathi und ich, meine ich dann will damit. Oh, nicht wir beide. Wir spielen viel zu wenig, Jungs, Captain, weißt du das? Das stimmt, ja. Aber vielleicht ändert sich das ja dieses Jahr. Die Leute haben mich schon mehrfach angesprochen. Wann startet denn mal unser großes Minecraft-Projekt? Ja, das wird hier auch noch ausführlich erläutert. Wann? Später. Ja? Ja. Nimm dich beim Wort. Gut. Jetzt geht es erstmal um den Hobbit und Lego. Und ich finde. Spielsitzprinzip, Grafik, Engine, gleich. Alles gleich. Alles gleich, bis auf ein Crafting-System, das eingeführt wird. Richtig. Das ist so eine Neuerung. Lego und Crafting. Ja. Da. Ich muss einfach sagen, ich finde das so liebevoll und so schön. Und ich könnte mir das immer wieder angucken. Das war ja auch gar nicht negativ. Und ich mag, nein. Ich mag diesen Open-World-Ansatz, den Open-World du nicht so magst. Das mag, bei dir immer, ja. Das ist das Problem. Manchmal also möchte die Geschichte spielen. Ehrlich, ja, ich möchte dann doch eher der Geschichte folgen und ich verhält er mich dann zu sehr in die ganzen Möglichkeiten, die da offen sind. Das ist ja auch gut aus. Also Open World an sich ist gut für etwas, was dann Lego Herr der Ringe oder Lego der Hobbit heißt. Da möchte ich die Geschichte, eben diese Geschichte, die ich aus den Filmen oder Büchern kenne, spielen. Deswegen möchte ich das dann lieber so und möchte geführt werden. Ja. Was nicht so leicht ist, wenn man mit Captain M spielt. Weil Captain M rennt dann immer in der Welt rum. Man kann alles kaputt schlagen. Und dann kriegt man Steinchen dafür. In der Lego-Welt. Klick, klick, klick, klick. Und jetzt eben aufgrund des Kraftungssystems kann man auch, kann man nicht nur Klötzchen eben kaputt schlagen oder bekommt dafür irgendwelche Punkte, sondern auch Rohstoffe. Also man kann quasi minen und craften in diesem Spiel, ja? Hm. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Ist das Spiel dann orientiert am Film oder am Buch? Am Film. Genau wie das nächste Spiel. Ja. Lego. Ja. Movie. Alles hier super, kann ich dazu nur sagen. Film war sehr schön. Sehr schön. Ja. Alles hier super. Das ist ein furchtbarer Ohrwurm, nämlich lange nicht verlassen hat. Jetzt vermute ich, die wieder verlassen wird. Ja, aber ich vermute mal, das Spiel ist jetzt nicht so der Hit, weil es keine Open World hat. Hör mal so ein Tipp. Also kauft euch lieber den Hobbit, ne, weil es Open World hat. Und lasst dieses Spiel mal ein bisschen außen vor. Wusstet ihr, dass der nächste Lego-Film ein Ninja-Film werden wird? Finde ich gut. Passt. Ninja geht mal. Es gibt ja eine Ninja-Reihe bei Lego. Genau, darauf soll das auch dann basieren quasi. Und die Ninjas sind die Helden unserer Jugend. Richtig. Cowabunga. Ah. Warlock 2. Die Exiles. Ist auch so ein Relikt. Von wo? Nein, ich habe mich ja an den Film erinnert. Warlock, Son of Satan. Ja. Son of Satan. Oder Satan. Auf jeden Fall Warlock 2 hier. Ein Fantasy-Strategie-Mix mit Hexfeldern. Hexfelder, ich mag keine Hexfelder. Warum nicht? Ach, weißt du, das ist jetzt so abstrakt. Das einzige Spiel mit Hexfeldern, was ich mag, ist Civilization. Warum weiß ich auch nicht. Welches Civilization? Das erste. Tatsächlich. Tatsächlich spiele ich in regelmäßigen Abständen, also einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, Civilization 1. Das kann man sich nämlich kostenlos herunterladen. Das ist so Free-Sip heißt das und das kann man sich herunterladen. Auch für Windows 7 mittlerweile. Da kann man einen Tag spielen, muss zwei Jahre Pause machen und dann ja, weiter. Aber dann macht Spaß. Nur für diesen einen Tag. Ja, ist gut. War of Vikings. Steht auf meiner Liste. Ist ein MMO. Ja, Shooter kann man ja nicht sagen. Was soll man denn sagen? Also ein Wikinger-Simulator. Wikinger gegen Wikinger. Kampfsimulator. Ziemlich realistisch gehalten. Basiert auf dieser War of Roses-Reihe. Und ist so wirklich eher Simulation. Kampfsimulation. Und relativ authentisch, was das angeht. Was Verletzungen angeht. Und Dynamiken im Kampf. Also man fuchtelt da nicht mit dem Schwert rum, sondern setzt einen Schlag, holt dann wieder auf und setzt wieder einen Schlag und man muss schon ein bisschen taktieren, wie man vorgeht und ja, eine Gruppe trifft auf eine andere und dann gibt es eine Keilerei. Das ist ekelhaft. Ja. Und schön. Auf eine verschrobene Art und Weise. Ja. Das spricht dich doch sicherlich an. Meinst du mich? Meinst du den 16-Bit-Mario, wenn du da sagst? Ja. EA Sports, Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014. Ja, das ist schön, dass du dabei an mich denkst, aber ich muss dich enttäuschen. Dieses Spiel hat mich nicht angesprochen. Ich hatte da, glaube ich, auch gerade meine FIFA-Depression, die jährlich eintritt, ungefähr 3 bis 5 Monate nach dem Erscheinen des aktuellsten FIFA-Installation. Ist halt nochmal eine nette Methode für EA gewesen, ein bisschen Kohle zu kriegen, das letzte FIFA nochmal mit dem WM-Branding. Moment mal, hast du gerade EA-Profit-Gier unterstellt? Nein, das hast du jetzt vielleicht rausinterpretiert, weil du gönnst denen einfach nicht das Geld, was sie sich hart erarbeiten. Mehr habt. Vielleicht ich bin einfach nur neidisch. Qualitätssoftware zu fairen Preisen. Von Gamern für Gamers. Mhm. Ja, was soll man sagen, das ist halt ein FIFA gewesen. Das war ein bisschen arkadiger als die normale FIFA-Reihe, sag ich mal. Aber wie sie es immer so machen zu großen Ereignissen, das ist ein Spiel, was in die Obskurität verschwinden wird. Ja, zum Glück. Zum Glück? Rush for Glory? Ja oder nein? Das ist hier die Frage. Das ist Tower Defense. Oh. Tower Defense, Fantasy und Sci-Fi treffen da aufeinander. Und wie kann das denn sein? Das ist verrückt. Varga Game, Red Dragon. Ich hoffe, es hieß Wargame. Kurze Erläuterung. Die Liste hier scheint fehlerhaft zu sein. Also, ich glaube, Wargame. Aber wer macht denn aus Wargame? Vielleicht ist es aber auch japanisch, heißt Vagagame oder sowas. Vagagame. Vagagame Red Dragon. Koch Media steckt dahinter. Und, ja. Ach ja, Strategiespiel. Tower Defense. Ist ein großes Add-on zur Wargame-Reihe. Red Dragon. Ach, ihr könnt Schiffe, Flugzeuge und Industrie ausbauen und. Ach, ihr wisst schon, Leute, die euch. Ihr das mögt, ihr kennt das eh. Ich mach jetzt weiter. Daylight, da kenne ich mich wenigstens mit aus. Daylight ist ein Slender-ähnliches Indie-Spiel. Man muss mal wieder. In der First-Person-Sicht herumlaufen. Geht's um Zombies? Sind so zombie-ähnliche Wesen tatsächlich. Also auf jeden Fall wird man verfolgt. Und der Clou ist, dass es prozedural generierte Levels hat. Immer und immer wieder. Und man hat eine kleine Taschenlampe und kann dort seinen Weg eliminieren. War ein heißes Eisen und war auch angekündigt für die PlayStation 4. Ist, glaube ich, auch erschienen als Next-Gen-Spiel. Ist es aber nicht. Sieht nämlich gar nicht so toll aus, wie der Trailer zunächst vermuten hat lassen. Ja. Illuminieren, also hier lernt man noch was fürs Leben. Genau. Drei Stunden Spielzeit. Oh, das ist was mich wiederum anspricht. Ja. Kurz, knackig. Business-Erfolgsmenschen von heute, der nicht viel Zeit hat zwischen seinen ganzen Geschäftsreisen, der hat nur Zeit für kurze Spiele. Und das wäre dann was für mich. Ja. So viel Privatleben, ich weiß, aber was soll ich machen? So bist du halt. So bin ich. Ich zeige, was ich bin und was ich habe. Das tun wir alle. Child of Light. Ubisoft. Was? Jetzt kommen mir die Fakten auf den Tisch. Mit Rollenspielelementen, ja? Ja. Ja, sieht wunderschön aus. Diese UV-Art-Engine. Child of Light ist tatsächlich auch eins der Spiele gewesen, ist ja ein halber Indie-Titel gewesen. Das war doch auch so eine Art, was hast du gerade gesagt? Rollenspielartiges. Interessante Kombination, in der Tat. Ein origineller Titel, der mich nicht anspricht, aber ich kann Originalität durchaus wertschätzen. Origineller Fun Fact. Das ist ein Easter Egg im so großartigen Spiel Watchdog gewesen. Und zwar war es dort auf einem Tablet zu sehen, dass auf dem wurde dieses Spiel eben gespielt. Ich habe es nicht entdeckt. Obwohl ich Watchdogs ja. Kleiner Funfact: Wusstet ihr, dass die Eröffnungssequenz aus Uncharted 3 in einer Kneipe spielt, die später von Naughty Dog in The Last of Us nachkreiert worden ist? Die Kneipe, durch die man sich schleicht in Irish Pub, ja, ist identisch mit dem mit der Theke, mit dem Tresen aus Uncharted 3. Das ist schön. Und es gibt sehr viele Verknüpfungen zwischen Uncharted 3 und The Last of Us. Weil das parallel entwickelt war. Ich möchte jetzt lieber über The Last of Us sprechen. Ja. Wusstest du, dass mein Skin bei Minecraft Joel ist? Nein. Tja, weil das ich mal nie gesehen habe. Ja. Denk mal drüber nach. Ich mache jetzt weiter. Demon Gaze. Dungeon Crawler Spiel. Und hat so einen gewissen nostalgischen Charme mal wieder. Es scheint übrigens in zu sein. Also dieses Jahr viele Dungeon Crawler rausgekommen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist für die PlayStation Vita. Also wer unterwegs mal ein bisschen Dungeon crawlen möchte. Ne? Du schaust da in diese Richtung von 16-Bit mal. Natürlich. Ne? Dann könntest du das tun. Tja. Und der letzte Titel des Monats, Trails Fusion. Fusion. Das macht bestimmt Spaß. Das ist ein Motorrad-Stunt-Parcours-Spiel. Richtig. Wo man hüpfen muss. Ja, absurde und abstrakte Hindernisse. Genau. Ja. Ein bisschen arcadiger, Olli. Olli ist mehr so quick. Ist auch egal. Auf jeden Fall bestimmt gut. Klaro. Das war der April. Und wir machen jetzt weiter mit Mai. So, und der Mai beschert uns sehr, sehr viele Spiele. Sir, You Are Being Hunted. Ist ein Indie-Spiel mit so einem aristokratischen Steampunk-Unterton. Naja, es ist schon sehr deutlich. Das Ganze spielt auf einer Insel, in dem man als Mensch versucht, den Killer-Robotern, die dort heimelig sind, ja, entgegenzutreten. Und im Grunde ist es ein Open-World-Survival-Spiel, wo man versucht, seinen Hunger zu stillen, indem man irgendwelche Schränke lootet und dort Nahrung findet und sich Waffen zusammensucht und so weiter und so fort. Kennt man im Grunde schon, aber das Setting ist vielleicht neu und erfrischend. Wie weit das jetzt Langzeitmotivation bietet, kann ich nicht sagen, aber per se erstmal einer der interessanteren Titel, zumindest was so die Optik so mit sich bringt. Und auf jeden Fall ein cooler Titel. Sir, You Are Being Hunted. Hunted ist ziemlich geil, finde ich. Klingt gut. Ja. Und darum geht es hier. Das ist gut klingende Spieltitel. Hometown Story. Ja, natürlich von Harvest Moon inspiriert. Auch da kann man den Namen vom Namen her sehr viel ableiten. So ein kleines Spiel, in dem man einen kleinen Krämerladen übernimmt und dort Waren auslegt und mit den Leuten in diesem kleinen Dorf, in dem man lebt, interagiert und redet und so sein Leben vor sich hin plätschert. Klingt wie Animal Crossing. Ja, aber es ist doch mehr auf wirtschaftliche Thematiken ausgelegt. Open World, Sandbox, Wirtschaftssimulation. Ja. Mario Golf World Tour für den 3DS. Meiner Ansicht nach sind die besten Golfsimulationen immer schon von Mario. Wenn Golf, dann schon in der Mario-Welt. Macht immer Laune. Dann hast du die Leaderboard-Spiele nicht gespielt. Golf gespielt. Fans wissen, was ich meine. Weiter bitte. The Amazing Spider-Man 2. Grütze. Spider-Man, ja, du sagst Grütze, das ist Grütze. Leicht hin, das ist in einer Art richtig. Andererseits wird es die Grütze dadurch verstärkt, weil der erste Titel dieser Reihe gar nicht mal so schlecht war. Und das ist noch größere Grütze. Weil ich habe den ersten Titel gespielt und ich habe selten so ein geistloses Action-Adventure gespielt. Und ich habe schon viele geistlose Action-Adventure-Spiele gespielt. In nur eins zu nennen, Arkham irgendwas. Ach, das war zu offensichtlich. Entschuldigung, aber... Nein, es ist wirklich lahm. Es macht keinen Spaß und ich kann mir nicht vorstellen, dass das vom zweiten Teil anders ist. Aber du wolltest noch was sagen. Nö. Du hast ja von allem die Ahnung. Da muss ich gar nicht mehr sagen. Wenn es darum geht, habe ich tatsächlich die Ahnung. Denn du verachtest diese Art von Spielen. Und demzufolge... Ja. Demzufolge... Bevor das hier ausartet. Werwolf, vom Jäger zum Jagden. Ja, das ist ein Spiel, das kann dich interessieren. Das klingt ja schon leicht ironisch, der Titel, was? Man spielt einen wie Werwolf. Nein. Ach nee. Ja. Was denn jetzt? Ja, man spielt ein Werwolf. Nur das war jetzt keine großartige Erkenntnis. Wen vom Jäger zum Jagen? Nein, das ist eines der Gurken des Jahres auf jeden Fall. Es ist, sieht scheußlich aus. Es ist ein Adventure mit Action-Einlagen und es sieht aus, als wenn dieses Spiel so nie fertig geworden ist. Und da auch wieder so eine typische Referenz an 90er Jahre 3D-Optiken. Scheint jetzt auch ein Trend zu sein, gewesen zu sein. The Trend is your friend. Ja. Blue-Bar. Blue? Blood-Bar. Blue-Bar wäre auch nicht schlecht. Blue-Bar. Ja, da schlagen die Entwickler von Werwolf, vom Jäger zum Jagden, das zweite Mal zu. In einem Monat. In einem Monat. Das muss man erstmal. Unübertroffbar sein. Definitiv. Und eine Arena voller Gladiatoren, geben sich einen auf die Mütze, soll nicht so toll sein. Du bist aber auch sehr kritisch. Ja. Okay. Tesla-Effekt. Attacks Murphy-Adventure. Sehr cool. Ein Murphy-Adventure. Ja, das ist eine Adventure-Reihe aus den 90er Jahren, wieder mal. Da. Diesmal aber gut, und zwar in so richtigen Filmsequenzen gehalten. Ziemlich trashig, ziemlich witzig. Und man spielt halt so einen, den Tex Murphy, einen abgehalfterten Agenten, Detektiv. Ach so, ist das quasi wieder dieses, diese 90er Jahre, ja, jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel, diese Full-Motion Videospiele damals, diese FMV-Spiele. Richtig, genau. Und so sieht es auch genau noch aus. Also wirklich Laiendarsteller genommen und trashige Dialoge. Ich finde es irgendwie ziemlich cool. Also hat auf jeden Fall Charme. Eindeutig. Wenn man richtig angeht an die Sache, das kann Spaß machen. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, abgehalfterter Detektiv in so einer 80er Jahre Futura-Welt irgendwie. Unterhaltsam bestimmt. Lily, Child of Geos. Ein absoluter Überraschungshit dieses Jahr. Spielerischer Anspruch gleich null. Sehr gut. Man spielt Lily, ein Mädchen, was von einer Zauber-Alchemistenschule auf die Insel Geos gesandt wird, um dort für ihre Prüfung diverse Pflanzen einzusammeln. Diese Insel Geos wird beheimatet von holzähnlichen anthropomorphen Wesen, die Quatsch erzählen die ganze Zeit, aber irgendwie sehr freundlich sind zu Lily. Und das leider werden sie tyrannisiert von Monstern, die Pflanzen klauen, die Lily sucht, und man muss diese Monster anspringen und dann Quicktime-Events absolvieren. Ah, Quicktime-Events. Ja. Genau. Das habe ich nirgendwo gelesen, aber der Anspruch ist relativ gering, tatsächlich. Man muss halt in ziemlich kurzer Zeit die richtigen Tasten drücken und dann immer diese Pflanzen einsammeln. Es ist kein großes Spiel, aber die Insel Geos ist mehr oder weniger frei begehbar. Man kann da viel entdecken, kann die Lily Hüte aufsetzen und so weiter. Hüte? Ja, ich hatte nichts zu spielen. Liebe, die sind keine Grenzen gesetzt. Im Grunde. Aber es sieht wunderschön aus. Es sieht wunderschön aus. So ein bisschen wie Fable, so ein Disney-Film, bunt, quietschig und hat mir die Weihnachtszeit tatsächlich versüßt. Da Batman ja auf sich warten hat lassen und da musste Lily halt herhalten. Also Top-Titel auf jeden Fall. Hero oder Kero Blaster. Blaster. Studio Pixel hat dort einen kleinen Plattformer entwickelt, in dem man Kero, die Kröte mit dem Blaster, spielt. Und ja, es ist so eine Hommage an 8-Bit-Spiele, an 8-Bit-Plattformer. Und ich denke, für Leute, die gerne rumspringen und auch flotter Manier schießen und Gegner abtreffen, also ein bisschen Jump and Shoot könnte man es auch nennen, dann seid ihr da richtig. Es sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Sehr bittig, pixelig. Warum gehe ich nicht ein? Ja. Ich hoffe auch, dass es jetzt weitergeht. Ich überlege immer noch, wie ich jetzt sage. Chronology. Ein weiterer Indie-Titel, der sehr, sehr schön aussieht. Indem man spielt einem kleinen Gnom, ein kleiner Mann mit Bart, ein alter Herr, der, ja, genau ich, der die Welt retten soll. Ja, die Welt. Die Welt. Und das Ganze ist in so eine Zeitreisegeschichte, Manipulationsgeschichte eingebettet. Und man hat so einen Buddy, eine Schnecke. Und allein diese Kombination finde ich schon recht niedlich, muss ich mal sagen. Es ist so ein kunterbunter Comic-Look mal wieder, das scheint mir zu gefallen. Und bist du immer noch nicht sicher, oder? Ja, der Look gefällt mir, aber ob mir das Spiel jetzt gefällt, weiß ich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall schön aus, ja. The Last Tinker. Ja, nochmal ich, wieder Indie, wieder kunterbunt. Und diesmal aber ein 3D-Jump-and-Run-Spiel, was ich ziemlich interessant finde. Aufgrund seiner Spielmechanik ist es so ein bisschen, ja klar, Mario 64 und so und solche Titel, aber auch man kann grinden an so Lianen und sowas. Nicht Lianen, keine Ahnung, man kann da so rumgrinden in dieser Welt. Man ist ein kleiner Affenjunge, der sich die Farben wieder zu eigen machen muss, beziehungsweise das Land befrieden, in dem er wohnt. Es ist nämlich so, dass die Farben unterschiedlichen Völkern innewohnen und jede Farbe hat auch gewisse Eigenschaften. Die Völker untereinander sind verstritten und man muss halt, wie gesagt, das Land wieder befrieden, indem man nach und nach die Farben wieder zurück ins Land holt. Zumal es da so ein Metabösewicht gibt, der das Land in Schwarz-Weiß, in seine Farblosigkeit stürzen möchte. Kennt man alles schon irgendwie, wenn man Spiele wie The Blob zum Beispiel als Präferenz nimmt, dann ist das sicherlich bekannt, aber für so ein kleines Indie-Spiel durchaus schön anzuschauen und werde ich wahrscheinlich nachholen. Conception 2, Children of the Seven Stars. Ja, kennst du das Spiel 16 mit Malo Azure Dreams noch? In der Tat. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Es ist ein Japaner-Rollenspiel, in dem man einen Dungeon Stockwerk für Stockwerk erklimmen muss und man fängt wieder von vorne an und man kann so eine Hubwelt ausbauen. Und Frauen heiraten. Und Frauen heiraten, sehr genau. Gut. So eine Dating-Sim ist auch noch dabei. Und also Azure Dreams hat mir seinerzeit sehr viel Spaß gemacht, aber ich traue mich an diesen Titel nicht ran. Super Time Force. Super Time Force, das ist ein großartiger Titel. Ja, dass da noch keiner vorher gekommen ist. Ist auf jeden Fall einer der Indie-Titel für in gewissen Kreisen, für Leute, die Probotector zum Beispiel mögen, sehr zu empfehlen. Wer ist der Probotector? Ja, du hast ein gestörtes Verhältnis zum Spiel. Ambivalent, aber eher tendieren Richtung Hass. Ja, okay. Flat out. Survival-Horror mit Schulmädchen und wieder einem Handy als Beleuchtung, Scare-Jumps in Reinkultur und diesmal sind es Geister und keine Zombies, die einen dort verfolgen. Man sagt auch häufiger mal gerne Jumpscares. Was habe ich gesagt? Scare-Jumps. Ja, kann man aber auch sagen, finde ich. Mach mal weiter. Da ist er, Kirby. Kirby, der Alles-Absorbierer. Das schwarze Loch der Videospielgeschichte. War gar nicht gut, das stellen wir mal so. Warum? Ihr seid alles drin. Ich sage auch gerne Kirby, das rosa schwarze Loch. Mach bitte weiter. Das schneiden wir nicht raus. Nesca, 14. Ja, Lizenzrennspiel. Ja, Nesca. Nesca halt. Ich weiß noch nicht mal, was Nesca sind. Das sind sowas wie Formel 1, nur dass die öfter sterben anscheinend. Achso. Also Sportwagen? Ja. Ah ja. Das ist wie in Cars. Ja. Cars ist basierend. Also Nesca basiert auf. Das ist klar. Ah ja, ja. Okay. Danach hatte ich diese Rennserie gegründet und ein Videospiel herausgebracht. Die haben dann den Autos auch so Gesichter aufgemalt. Ja, richtig. Ja, richtig. Gut. Hört sich gut an. Ja, ich bin halt so ein PS-Junkie. Ja, Transistor. Ein Science-Fiction-Action-Rollenspiel. Das ist die Zeit für mich, mich wieder zurückzulehnen und euch zuzuhören. Du Super Giant Games, die Entwickler, die haben schon Bastion rausgebracht. Ebenfalls ein Action-Rollenspiel. Science-Fiction-Action-Rollenspiel. Ja, das Spiel hat wieder, genauso wie Bastion, einen grandiosen Soundtrack. Eine markante, oder auch dieselbe markante Erzählerstimme, die machen schon, das macht schon, ja, die hat Miete aus. Die Grafik, ähnlich wie Bastion, die sind handgezeichnet, beziehungsweise digital handgezeichnete Charaktere, Hintergründe. Das einzige Problem an dem Spiel ist vermutlich seine Komplexität. Und ja, also die haben sich ein bisschen zu viel wohl vorgenommen nach Bastion und wollten einen würdigen Nachfolger bringen, der es dann wohl auch geworden ist. Nur, wie gesagt, die Komplexität lässt einen dieses Spiel nicht so leicht reinfinden. Und das ist vielleicht das größte Problem dabei. Aber wenn man Bastion mochte, dann wird man vermutlich auch da nicht enttäuscht werden. Nur dass es zunächst einmal, es läuft ein bisschen anders ab, Kampfsystem ein bisschen anders. Und wie gesagt, man muss erstmal verstehen, was man da überhaupt tun soll und was man da tun muss. Also Red ist die Hauptfigur, das ist eine Sängerin, die aber ihre Stimme verloren hat. Und sie besitzt ein Riesenschwert, mit dem sie die Kräfte der besiegten Gegner absorbiert. Und die kann sie wiederum auch wieder gegen andere einsetzen. Ein Transistor, oder? Ich nehme an, dass er das ist. Das wird aber, glaube ich, gar nicht mehr so gesagt. Ja. Basiert man an einer wahren Begebenheit, oder? Das hat man ja wohl. Ja, sicher. Also, hast du nicht auch schon von Red gehört? Ja, deswegen frage ich. Ja, aber wie gesagt, dieser Soundtrack, allein der lohnt sich schon. Techno? Ja, natürlich. Techno. Was denn? Gent. Ich bin der Experte, was? Ja, ich bin ein richtiger Gentleman. Sir. Wolfenstein, The New Order. Ah, in der Tat eines der angenehmen Überraschungen des letzten Jahres. Ein Shooter, wo man dachte, ach, so ein altes Wolfenstein mal wieder hier, aber tatsächlich war das genau wunderbar, dieses Trash-Appeal, den diese Serie eigentlich jetzt haben sollte, eingefangen und in seiner Oldschool-Spielweise, Medipacks und Munition lassen grüßen, hatte sich in die Herzen vieler Spieler gebracht. Gutes Spiel. Und eins, was ich tatsächlich als erklärter Shooter-Feind, verachtete Shooter, hört. Vielleicht nochmal angehen werde. Also das interessiert mich wesentlich mehr als damals Bioshock, wo ich ja genötigt wurde, das zu spielen. Genötigt. Um hier beim Podcast mitreden zu dürfen. Und das ist eher so meine Baustelle. Ein bisschen Blödsinn halt. So blödsinnig soll das gar nicht sein. Nee. Doch. Ja. Aber auch ein bisschen Meta. Ja. Meta eine Zweite Weltkriegs-Satire. Ja, genau. Ein Spiel, das mir immer wieder genannt wurde, das ich aber immer noch nicht gesehen oder gespielt habe. Always Sometimes Monster. Das ist eher sowas für mich, also so ein Indie-Spiel, so mit so Pixel-Grafiken im RPG-Maker-Stil, wo so Themen wie Rassismus, Diskriminierung aufgrund der Sexualität und so weiter drin vorkommt. Und es soll wirklich schön sein, weil man dort Entscheidungen trifft, die einem das Leben der Spielfigur wirklich ruinieren können. Und man muss wird immer auf seine Konsequenzen letzten Endes zurückgeworfen und es wird immer gezeigt, das passiert, wenn du dich so und so verhältst. Und ein Spiel, was wichtig ist, sicherlich, und was in 2 Jahren keiner mehr kennen wird, außer Leute in diversen Insider-Foren, die werden sich dann... Was ist denn ein wichtiges Spiel? Ein wichtiges Spiel ist eines, was zumindest aufrüttelt. Hatred. Ist Hatred ein wichtiges Spiel? Hatred ist das wichtigste Spiel der letzten 15 Jahre. Da bin ich mit dir endlich mal einer Meinung. Gut. Kathi? Ich hab dazu nichts weiter zu sagen. Das ist nicht das letzte Mal genannt, dass wir das übersprechen werden. Kurze Anmerkung noch: Das Spiel basiert auf dem frustrierenden depressiven Erfahrung des Programmierers. Auf einer wahren Begebenheit. Auf einer wirklichen wahren Begebenheit. Also dem Menschen muss nicht viel Gutes in seinem Leben passiert sein. Da werden noch einige Spiele folgen, wenn das mag sein. Drakensang 3. Oder? Drakengard 3. Ach. Nee. Kannst du was dazu sagen, 16-Bit Manu? Drakensang oder Draken? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also. Hier steht Drakengard. Das ist Drakengard 3. Ich mache ja nur Späßchen. Ja, weiß ich nicht. Ist das vermutlich mal so ein Fantasierollenspiel, nicht wahr? Ja, ja, das stimmt. Es ist ein Fantasierollenspiel, ein Actionanteil. Ich muss mal in so eine Paprika hier sitzen. Aus Japan soll in derben Humor haben, ordentlich vulgär. Ah, ich erinnere mich, man ist so eine Art toter Samurai oder sowas in der Art. Ich glaube, man ist eine Frau, aber ich kann mich auch täuschen. Ach nee, ich verwechsel das gerade mit dem Spin-off von Nein, es geht darum, die fünf Schwestern von der Heldin, die man spielt, scheinen echte Bitches zu sein. Oh. Und die Heldin möchte die Schwestern ermorden. Okay. Ja. Das ist grauenhaft. Ja. Aber auch der vulgär vor allen Dingen. Japaner, ne? Gibt's auch nur in Englisch. Also, ne? Teil 3 aber schon. Ja, ja. Gut. Feuerwehr 2014, die Simulation. Feuerwehr 2014, die Simulation. Oder die Simulation. Das Simulation, ja. Das kann natürlich auch sein. Ja, er macht Witze über so ein ernstes Thema. Hier fängt man bei der Feuerwehr an und arbeitet sich die Karriereleiter hoch. Zum Feuerwehrchef. Okay. Ist das das höchste Amt, das man reichen kann? Das ist der Feuerwehrchef, ja. Ja. Höher geht es nicht. Man fängt an, indem man Müllkörbe löschen muss. Autobrände. Ja. Immer mit dem Müllkorb fängt es an und immer, dann breitet sich das aus. Richtig. Das ist unterschätzt. Ne? Wo es dann letzten Endes hinausläuft, weiß ich nicht. Aber man muss den Alltag auch genießen können. Denn es bietet sehr viel Routine und es passiert nicht wirklich viel. Aber das erwartet man ja auch davon. Wenn man so mal reingehen möchte, ne? Oder bevor man zur Feuerwehr geht, sollte man das vielleicht gespielt haben. Dann weiß man zumindest im Groben, was einen erwartet. Langeweile, abhängen, Mülleimer löschen. Ja, ich find's gut. Und übrigens da auch wieder die Firma Rodon Media. Rondo. Rondo Media. Ja. Gut. Männer vom Fach halt. Super. Max, The Curse of Brotherhood. Max and the Magic Marker war ein nettes Experiment für den Nintendo 64. Da konnte man ein Jump-and-Run-Spiel mit seinem Stift, dem Touchpen, quasi erweitern, indem man irgendwelche Brücken einzeichnete und so weiter. Habe ich Nintendo-Witzig? Ja. Natürlich. Nintendo DS. Nicht den Nintendo. Was ist denn los heute? Ja, ich weiß auch nicht. Es liegt an den Paprikas. Ja. Naja, jedenfalls konnte man das schön verzieren und Max and the Magic Marker ist wohl eine Fortsetzung derselbigen Reihe, so ein bisschen Jump'n'Run, so ein bisschen Puzzeln, indem man die Welt verändert. Wer das mag. Bisschen Welt verändern, bisschen erweitern. Die Umgebung beeinflussen halt. Gut. The Incredible Adventure of Van Helsing 2. Ja, durchaus einige unglaubliche Abenteuer erlebt ihr da Van Helsing, da kann man bestimmt zwei Spiele mit füllen. Vielleicht auch drei. Wer weiß. Aber ich habe keinen Gewalt mit dem Spiel. Das ist ein Diablo-Klon. Achso, dann glaube ich sogar, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Ja, habe ich auch. Ist mir auch zu Ohren gekommen. Meine Quellen haben mich da entsprechend unterrichtet. Tropico 5. Ah, oh, Tropico. Ah, endlich. Zurück auf die Insel, sage ich auch gerne mal. Ab in den Süden. Palmen, Strand und Meer. Kommunismus und Diktatur. Jawohl. Diktatoriat. Ich finde die Grundidee ja immer schön. Großartig. Ja. Aber ich kann mich damit nicht identifizieren mit so einem Spiel, wo man halt auch ein Unterdrücker ist. Sprich nicht mehr materiell. Deswegen Bist du ein guter Mensch. Ja, ich spiele immer SimCity und mache dann die Steuern runter auf 0. Das ist fair. Was passiert denn dann? Dann mache ich Geld-Cheat an und alles ist gut. Super. Da freuen sich die Leute. Dann verkaufe ich den Müll an die Nachbarstädte und bekomme alles wieder raus. Clever. Ja, das ist clever. So viel zu Tropico 5. Ja, Watch Dogs. Was ihr alle daran gefunden habt, mir ist es ein Rätsel. Ja. Open World. Mach weiter. Hex the Planet. Ja. Und das war für mich immer ein blasses, düsteres Möchtegern GTA. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen zu harsch. Nein, in dem Fall kann ich mich nur anschließen. Es ist ein blasses, düsteres Möchtegern GTA. Es ist erstmal angefangen von der Technik. Ich habe es für den PC gespielt. Es war ein Desaster. Es war kaum spielbar auf meinem doch noch relativ moderaten PC, also die Systemanforderungen habe ich erfüllt und es war aber ruckeln und ach, das war ein Desaster. Mittlerweile geht es einigermaßen, aber trotzdem sieht es erstmal nicht so schön aus, wie es angepriesen war. Dieses Grafik-Downgrade, der ja in aller Munde war, den habe ich auch wohl gespürt. Aber das ist nicht das Schlimmste. Watch Dogs bietet einen unfassbar unsympathischen Helden, wenn man ihn so nennen möchte, diesen verkackten Aiden, den ich von Anfang an nicht mochte, der Mörder und Diebe gleichermaßen hart bestraft, indem er sie einfach zusammenprügelt. Ah, furchtbar. Darüber könnte man noch hinwegsehen, wenn das Spiel irgendwie wenigstens ein bisschen interessant wäre von seiner Geschichte, die nämlich auch nur so vor sich hin dümpelt, die einfach auch absurd ist. Und ja, was Ubisoft macht, ist die Welt schön füllen mit ganz vielen tollen Anführungszeichen-Stellen-Sachen. Unfassbar viel kann man dort einsammeln und hacken und keine Ahnung, aber es macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, es hat bei mir nicht funktioniert. Und letzten Endes würde ich sagen, es ist vielleicht kein komplettes Desaster. Aber die Erwartungshaltung war bei mir so hoch, dass ich schon sagen kann, ich bin sehr enttäuscht. Der erste Stolperer vielleicht auf dem Weg von Ubisoft in ein sehr holpriges 2014. Vielleicht. Vielleicht. Wer weiß, was da noch kommt. Ja. Ja, ach, auf jeden Fall. Ja, war enttäuschend. Tu ich mir nicht kaufen. Genau. Tu das mal nicht tun. Nee. Aber vielleicht die Story about my uncle. Ja. Ja. Story about my uncle ist so ein bisschen wie, ich suche gerade, Bionic Commando, genau. Man konnte sich, Bionic okay. Commando ist auch ein relativ kleiner Titel, aber war ein guter. So eine Mischung aus 3D Jump'n'Run, aber mit so einer, ja, was war das? So eine Art, ja, es war keine Peitsche, aber man konnte sich so hangeln von Punkt zu Punkt. Das ist ja ein Remake von einem klassischen. Genau, richtig. Und Story About My Uncle ist eigentlich dasselbe Prinzip, sieht aber eher aus wie so ein Portal-Spiel. So also ein bisschen, ja, leicht Comic angehaucht. Und es erzählt die Geschichte eines Vaters, der seiner Tochter erzählt, wo denn, ja, wie er seinen Onkel wiedergefunden hat. Also eines Tages geht er auf den Dachboden und findet dort eine Maschine, denn der Onkel war Vater und der Onkel war verschwunden und man sucht dort dann den Onkel in der Erzählung des Vaters. Ja, sehr, nicht verstanden? Ja. Der Vater erzählt der Tochter, der Onkel ist verschwunden. Hat auch so merkwürdige Plattformwellen, wo man natürlich. Richtig, muss. Genau, ja. Also Mut physikmäßig. Ja, genau. Und also Puzzle-Elemente auch und irgendwie sympathisch. Sympathischer okay. Titel. Monochroma. Klingt wie so ein Future-Pop-Album. Ja. Da kenne ich mich nämlich auch mit aus. Ja, kennt sich mit allem aus. Monochroma sieht aus wie Limbo so. Außer, dass da die Farbe Rot noch dabei ist. Ist auch ein Indie-Plattformer. Man spielt zwei Brüder, wovon sich einer verletzt, den man dann ja quasi helfen muss, aus einer Endzeit-Welt zu entkommen. Eine Endzeit-Welt? Endzeit, habe ich aber auch gesagt. Achso, ja, nee, ich habe ja, nicht zugehört. Ja, das habe ich gemerkt. Aufmerksam sein, sonst wird der Lohn gestrichen. Ach, keine Paprika mehr. Also Endzeitwelt, die aber eine Parallelwelt zu den 50er Jahren unserer Welt darstellt. Und ja, irgendwie hört sich ja besser an, als es. Das hört sich jetzt furchtbar an. Ich finde es geil. Ja? Ich sag da so und denke, wow. Aber ja, machen wir weiter. Among Us Sleep. Among Us Sleep, da möchte ich auf den Indie Flash vor ja, über einem Jahr darauf verweisen. Das Spiel mit dem kleinen Kind, was eines Nachts erwacht und ein elterloses Haus vorfindet und sich dort einen Weg durch das Haus bahnt und dann in letzten Endes in eine Fantasiewelt stolpert. Ja, hört euch den Indie-Flash an, ich werde ihn verlinken. Ich konnte aber noch nicht ein wenig nachholen. Ich habe nämlich damals die Demo gespielt und über die Demo hinaus bin ich nicht gekommen. Ja. Warum, kann ich nicht sagen. Watch Dogs wahrscheinlich. Ja, ja, vermutlich. Leider. Ein weiterer Wii U-Titel, Mario Kart 8. Und ein weiterer Knaller. Na? Du grunzt, also da kann ich verächtlich. Ich kann mich dem Grunzen nicht anschließen. Mario Kart 8 ist genauso großartig wie die meisten seiner Vorgänger auch. Es ist flott, es sieht hübsch aus. Für, nicht nur unbedingt für Wii U-Verhältnisse, sondern die Art der Grafik, die dargestellt wird, ist optimal. Es hat viele neue schöne Strecken, es hat viele neue Figuren, es hat viele neue Features. Und es ist anspruchsvoll. Ja. Es ist schwierig. Also es ist nicht so leicht zu dominieren wie die ersten Mario Karts. Das kann man positiv oder negativ betrachten. Für mich persönlich ist es positiv, weil endlich mal eine Herausforderung. Und wenn du Herausforderung willst, ja, dann spielst du Dark Souls. Ich spiele Mario Kart, weil ich einen Fun Racer haben möchte, indem ich jederzeit die Chance habe, vom letzten Platz auf den ersten zu kommen. Und das ist mir genommen worden. Dann kamst du auch hier dein komisches Kinderding. Wie ist das nochmal? Lily Child of Lily, Gios. Genau, dann spiel lieber sowas. Lily Child of Gios. Super Titel. Ja, Lily Racer. Ja, was soll man sagen? Ist halt inzwischen von einem Casual Game zu einem richtigen Core Game geworden. Deswegen halt nicht mehr für alle Leute. Das letzte Spiel für den Mai. Ich möchte noch anmerken, dass ich verschwörerisch genickt habe. Ja. Und ihr habt dir mit meiner Faust gedroht. Worms Battleground. Passend. Ah, super. Ja, erste Runde Worms. Das Worms, also könnten wir das klären. Das versprechen wir. Wir spielen dieses Jahr immer noch mal eine Runde Worms und das machen wir öffentlich. Genau. Team 16 mit Marlo gegen die Captain Skeptic Commando. Ja, die Demütigung wird vollzogen. Für dich. Eine historische Demütigung? Ja. Nein. Nein, danke, Sir. Der Juni, ein ganz besonderer Monat des Jahres. Ist der sechste Monat. Stimmt. Von 12. Das ist ein Fakt. Das ist schon mal beeindruckend als Sache an sich. Aber beeindruckend war auch die Softwareauswahl, die dieser Monat ausgestattet hat. Oh, ja. Beginnend mit Wildstar. Wildstar, das MMORPG von den Guild Wars 2-Machern. Was ja monatliche Abo-Gebühren mit sich bringt, aber eine doch Revolution. Recht souverän läuft. Ist ja so Sci-Fi, Comic-Look und joa. Sieht nett aus, aber ich konnte es noch nicht spielen. Und ich werde es auch nicht tun, weil die monatlichen Gebühren mich davon abhalten. Recht so. Jemand von euch das schon mal gesehen? Nein. Nein? Sie haben noch nicht gefallen. Ah ja. Also Sci-Fi immer oben rein. Ich habe einen Abo-Blocker bei mir. Ich sehe sowas nie. 1001 Spikes. Was könnte das für ein Spiel sein? Ein Jump'n'Run. Oh ja, weiter. Im Stile von Super Meat Boy. Und I Wanna Be the Guy. Also ein schweres Jump'n'Run. Ja. Ja, im Grunde ist es das. Es ist ein Pixel-Plattform im 8-Bit-Stil. Man spielt eine Indiana Jones-ähnliche Figur und begibt sich so über 100 Level mit gefährlichen Fallen und Spikes. 1001 Spike. Ich hoffe, also, dass sie natürlich gerne nachgezählt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar mehr sind. Ja. Ja. ADAC, die Simulation. Oder ADAC. Oh. In unseren Kreisen genannt. Heißt das auch wirklich ADAC, die Simulation? Das heißt, ja. Ja, so heißt das. Das ist mal auch ein Fund, mit dem man da buchert. Ne? Also, allerdings, die Simulation. Naja, jetzt auch nicht mehr. Ne? wahrscheinlich. Zumindest braucht Rodondo Media da Unterstützung. Rondo. Ja, Rondo. Rondo Media. Rodondo. Aber Rodondo, vielleicht sollte sie sich umnennen. Rodondo Media klingt doch ganz gut. Rodondo, ja. Also, Rondo Media holt sich Unterstützung von Fragment Productions und simuliert ADAC-Tätigkeiten. Abschleppen. Geld beschlagnahmen, unterschlagen. Ja, bitte. Feiermark Richard. Never! Tja, wo soll ich da anfangen? Fang ruhig an. Ich fange an, indem ich dir das Wort übergebe. Ja, es ist ein Survival-Shooter aus der First Person. Perspektive in einer Endzeitwelt. Diesmal sind es Monster und keine Zombies, die allerdings schon. Nein, die sehen nicht aus wie Zombies. Zombieartige sind, Monster. Ja, sind schon Monster. Ja. Man hat so eine Stadt und diese Stadt kann man quasi als Schlachtfeld benutzen. Man muss dort überleben. Sieht allerdings irgendwie ein bisschen unfertig aus. Könnte aber auch eine. Nein. Okay. Murdered. Soul Suspect. Erschienen auf allen Konsolen. Ja. Ein Titel, der leider nicht so gut weggekommen ist bei der Presse. Ambitioniert war er. Aber die Story hat wohl nicht so geflasht von diesem Spiel. Das hat einem storygetriebenen Spiel natürlich nicht gut getan. Ja. Der Preisverfall ist enorm bei diesem Spiel zu beobachten gewesen. Es war eigentlich schon in der ersten Woche für 13 Euro zu haben oder so. Das ist die Kraft der Marktwirtschaft. Die kann man nicht unterschätzen. Ja, fand ich ein bisschen traurig. Okay, Turbo Dachi live. Nintendos Antwort auf Tamagotchi. Tamagotchi. Ich wollte sagen auf Animal Crossing, aber da steht ja auch Nintendo dahinter. Tatsächlich ist das ein sehr interessantes Spiel. Man ist da eine Art Gott für Figuren, die man erschafft und deren Leben man beeinflusst. Ähnlich, aber nicht so auf den Lebensausbau oder das Umfeld des Lebens bezogen, sondern mehr auf das Leben als solches. Man kann, glaube ich, teilweise recht Spaß damit haben, weil man die Figuren ja auch mehr oder weniger nur anstößt und in bestimmte Richtungen halt leitet. Ja. Ähnlich wie die Sims, aber bei Sims hat man dann doch eine größere Kontrolle über das, was man tut. Nein, kann man auch abstellen. Ja, aber da also kann... man kann denen ihren Willen lassen. Dann kann man denen, und dann sieht man etwas in schöner Grafik und Tomodachi hat eine hässliche Grafik. Nein. Furchtbar. Sieht genauso schlecht aus, wie wenn man auf der Wii seinen Mii oder da macht. Was soll das? Warum macht ihr das? Ich verstehe das nicht. Sie verleidet uns alle. Ich spiele keine Spiele mehr. Wir reden später mal über Tomodachi, okay? Tomodachi. Aber eine Sache möchte ich noch loswerden. Das war das erste Mal dieses Jahr, dass Nintendo einen kleinen Skandal losgetreten hat, denn es hat Homo-Ehen im Spiel nicht zugelassen und auch blockiert für zukünftige Sachen. War das nicht bei Sims? Nein, das war schon. Oder doch? Nein, das war schon da. Das ist schwer gewesen. Bei Sims kann man als. No Homo. Das Spiel für mich. No Homo. Ja, mal. Copyright. Trademark. Ja, wo wir schon dabei sind. Ghost Control Incorporated. Ja, richtig. Die haben nämlich die Lizenz für die Ghostbusters nicht bekommen, aber wollten sich nicht lumpen lassen und haben in Eigenregie ein sehr niedlich aussehendes Strategiespiel entwickelt, was auf den Geisterjägern beruht und prinzipiell fühlt man sich da in, oder ich fühle mich da in frühe Jugend-Kindheitsjahre zurückversetzt. Sieht schon sehr lustig aus. Spooky. Ja, allerdings ist es Rundenstrategie und das blockiert dann schon wieder manche Käufer. Das kann eine Blockade auslösen. Ja, das Team ist ziemlich witzig übrigens. Ich muss selber die Seite von dem Spiel verlinken. Ziemlich witzige Typen. Lustig sehen die aus. Muss man wohl auch sein, wenn man. Also, wenn man eigentlich Ghostbusters rausbringen wollte und sich dann Ghost Control Incorporated nennen würde. Oh, sind sie wahnsinnig geworden. Na, Echo of Wild. Ja, Echo of Wild, die Entwickler sind bestimmt nicht so lustig. Denn es ist War ein einziger Mann, der das Spiel entwickelt hat. Der kann nur traurig sein. Es ist ein Survival-Spiel, mal wieder. Allerdings dieses Mal als in der Side-Scroller in Sicht. Und es hat auch eine lose Geschichte, die so ein bisschen mysteriös ist. Man ist in einem Wald unterwegs und ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Walking-Simulator mit der Auflage zum Überleben. Ja, gut. Ja, Grafik sieht toll aus und der Soundtrack ist wundervoll, aber ja, das ist schon und das Spezies. Und damit habe ich die halbe Miete. Ja, ja. Es ist schon ein Spiel für Spezies, ne? Vermutlich genauso wie Moonin. Erschienen für PC, Android und iOS. Ja, das ist von Dedelec gepublished, aber von einem irgendeinem osteuropäischen Studio. Die geben mir einen guten Namen her. Ja, das ist für dich nicht gut. Also schon. Basiert natürlich auf Moonin, einen der Raben Odins, aber so ganz habe ich das nicht verstanden. Man spielt eine Spielfigur, die aussieht wie so ein kleiner Metaller. Das ist witzig. Also so lange schwarze Haare und weiß nicht, ob es da sogar noch hat. Corpse Paint, also diese Bemalung, ich weiß ja nicht, ob die Hörer sich damit so auskennen, trägt. Und man läuft rum und es ist ein Puzzle-Plattformer, der aus wie die Figur aus Hatred. Genau. Stimmt. Immer wieder Hatred. Natürlich. Ja, auf jeden Fall ein Puzzle-Plattformer, der mich optisch schon abschreckt. Und das finde ich traurig. Das ist, wie du sagst, irgendwie merkwürdig, dass der Dedelec seinen guten Namen dafür ergibt. Das habe ich vorhin gesagt, das stimmt. Ja, ja, ja. Hört. Enemy Front. Machen wir es kurz. Das ist ein Shooter, das ist der First Person Sicht. Und Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Dann geht es weiter mit Splinteres. Mhm. Offroad Truck Simulator. Die GameStar titelte dieses Spiel der Matsch Simulator. Und dieses Mal nicht von Rondo Media. Ach, Quatsch, muss ich zurücknehmen. Rondo Media, auch hier wieder Publisher, hat das aber in gute Hände gegeben, nämlich die Obi Game Studios, die eine sehr, sehr realistische Simulation erstellt haben, indem man große Maschinen, also Trucks, durch eine schlammige Landschaft bewegt. Sogenannte Trucks. Und diese Gefährte bleiben natürlich gerne mal im Schlamm stecken und man muss versuchen, aus diesem Schlamm herauszukommen, indem man gewisse Bewegungen macht mit dem Joypad. Knifflig, knifflig. Sieht sehr, sehr gut aus, muss ich dazu sagen. Hat was. Okay. Sieht sehr, sehr gut aus. War auch mein Gedanke bei dem nächsten Spiel, nämlich EA Sports UFC. Ja. Erschien auch nur für die neuen Konsolen. Mhm. Und das sah wirklich ganz gut aus. War auch damals eine Überlegung von mir zuzulegen für die demnächst von mir angeschaffte PlayStation. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Ich hatte die Demo gespielt und es sah tatsächlich nicht schlecht aus. Aber was fehlte, ist einfach der Punch. Man spielt dieses Spiel und es ist Ultimate Fighting und die hauen sich ja wirklich auf die Glocke und das kommt im Spiel nicht so wirklich rüber. Das wirkt alles so ein bisschen wie Kuscheln. Und das fand ich halt ein bisschen lahm. Und diese Zugaben, es ist kein Street Fighter oder Mortal Kombat. Man muss schon gucken, was man drückt. Und hat viele Kombinationen aus Kombo und Blocken und auf dem Boden rumkrabbeln und greifen und wie sich das alles nennt. Und da wollte ich mich dann auch nicht reinfuchsen. Und dann ist das für mich erstmal wieder gefallen. Da war auch Bruce Lee für dich kein Kaufgrund. Er kommt nämlich darin vor. Bruce Lee? Ja, ja. Der Meister des Bruce Lee-Kampf-Stils. Richtig. Jeet Kune Do. So in der Art. Also Bruce Lee-Stil halt. Transformers, Rise of the Dark Spark. Ja. Meiner Erinnerung nach, ist das so eine Parallel? Ach nee, das war was anderes. Ich dachte, es gibt ein Paralleluniversum in dieser Transformer-Welt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, dass tatsächlich in diesem Spiel die vorherigen Videospiele und das Filmuniversum zueinander gebracht worden sind. Also da werden die irgendwie verknüpft miteinander. Soll aber spielerisch nicht mehr ganz so stark sein wie die ersten beiden Titel. Die neueren Transformers-Titel, die ja wirklich für sich stehend ganz gut waren. Und über den Film kann man, oder die Filme kann man ja denken, wie man möchte, aber die Spiele waren bisher okay. Der neue Titel nicht mehr ganz so. Ja. Ich sag mal ja. Gut. Sagst du denn noch ja zu Valiant Hearts The Great War? Ja. Ja. Ja? Ja. Antikriegsspiel, ein animiertes Grafiknovel-Abenteuer, spielt im Ersten Weltkrieg. Violent Hearts, wackere Herzen. Es gibt auch ein Lied, das den Gefallenen des Ersten Weltkriegs gewidmet ist. Und das heißt Violent Hearts. Das hat damit, also das ist immer ein Marsch daran. Der Grafikstil ist Trickfilm Optik, handgezeichnet. Und es hat einen hohen Bildungswert, das kann man eigentlich auch sagen. Es ist nicht wirklich ein Spiel, bei dem es jetzt, also kein hoher Schwierigkeitsgrad dabei, man hat ein paar Rätsel zu lösen, das ansonsten führt es durch die Geschichte. Und man hat vier Charaktere, einen jungen Deutschen, dessen französischen Schwiegervater, einen schwarzen US-Amerikaner, der für die Fremdenlegion kämpft, und eine belgische Sanitäterin, die im Grunde beiden Seiten, oder eigentlich jedem, also egal an welcher Front gekämpft wird, also den Leuten helfen will. Und dann ist da noch ein Kriegshund, Walt. Und über diese vier Charaktere ja, lernt man ein bisschen die Geschichte des Ersten Weltkriegs kennen und was das für die einzelnen Personen bedeuten kann. Das ist, also wie ich gesagt habe, vom Bildungswert her ist es wirklich sehr, sehr gut und es lässt sich auch drüber nachdenken, dass das mal in der Schule auch sogar gezeigt wird, weil vielleicht die Herangehensweise für Kinder auch schon keine falsche ist. Die Fakten, die dort noch genannt werden oder so zusätzlich Futter geben, sind aber ja nicht irgendwie vom Erzähler noch im Spiel mit eingebettet, sondern man liest das dann immer so einen Eintrag. Ja, dann immer über Einträge, die immer wieder dazukommen und muss es dann also praktisch immer selbst sich nochmal durchlesen, was dann irgendwann ein bisschen weh wird. Also das ist ja ein bisschen schade, es wäre noch ganz schön gewesen, weil eigentlich der Erzähler, der dabei ist, ist eigentlich super. Und wenn der das jetzt auch noch mit diesen bestimmten Punkten, die dann da noch genannt werden, das auch noch so mit einbringen würde, wäre das noch, finde ich, noch ein Pluspunkt mehr. Lässt sich darüber streiten, ob diese Comic-Grafik den grausamen Geschehnissen des Ersten Weltkrieges auch gerecht wird. Das ist dann immer mal wieder die Frage. Es ist aber auch keine bunte Comic-Optik. Also es ist schon so im Sepia-Stil, würde ich sagen, so in die Richtung. Also es ist jetzt nicht knallig bunt. Ich finde, das ist mal eine ganz, also ist eine ganz andere Herangehensweise an so ein Thema und zeigt eben auch, dass man in den Spielen auch sowas transportieren kann und dass es da nicht nur um einfach nur um das Spielerlebnis oder sowas geht, sondern da ist ein bisschen mehr dahinter. Also ich sag ja zu diesem Spiel. Ja, ich finde auch, dass man da nur ja sagen kann. Mich hat tatsächlich ein bisschen, ich habe es irgendwie, wir haben es ja noch nicht so lange gespielt und vielleicht ändert sich mein Eindruck, aber tatsächlich knüpfe ich an den Kritikpunkt an, dass die Grafik, die zwar wirklich nicht so kunterbunt ist, aber den Geschehnissen der Grausamkeit nicht wirklich gerecht wird. Zumal da auch so eine Art von, naja, so ein frankophiler Humor drin vorkommt, finde ich. Das, frankophil? Ja, so ein bisschen, ja, Louis de Funès ist das falsche Wort, aber so ein bisschen klamaukig. Nein. Ja, doch, so, prinzipiell tappeln die rum und ja, kann man drüber streiten, aber prinzipiell ist es schon eine gute Sache, dass überhaupt sowas, dass sich da überhaupt Leute dran trauen an solche Themen und die mal anders präsentieren, als man sie sonst so kennt. Stellt euch vor, es ist Krieg. Keiner kennt. Boah. Shovel Knight. Einer der großen Knaller in diesem Spieljahr. Ein Spiel, das allen Leuten gefallen hat, ob groß, ob klein, ob Oldschool oder New School Gamer. Ein Spiel, was mit seiner Steuerung und seinem Spielprinzip einfach auf ganzer Linie überzeugt hat. Und was auf meiner Liste tatsächlich vorhanden ist. Nicht oben steht, weil es irgendwie steht nichts oben. Ich habe abgeschlossen mit Videospielen. Aber soll ich nochmal wieder anfangen, dann werde ich mir wohl demnächst Shovel Knight holen. Zumal auch für dieses Jahr die PlayStation 4-Fassung angekündigt ist. Sony exklusiv. Es gibt nichts auf den Xbox-Konsolen. Guter Schnapper von von Sony, dieses Spiel, denn es ist durchaus ein Hit-Potenzial. Jump'n'Run in 8-Bit-Optik, Steuerung ähnlich, also man hüpft auf seiner Schaufel, wie ein Dagobert Duck auf seinem Pogo-Stab und ja, benutzt diese Schaufel auch sonst für sonstige Schaufelaktionen wie Buddeln und Kloppen. Vor allen Dingen Kloppen. Ja, schönes Spielchen. Ja. Nichts mehr hinzuzufügen. Nein. Ja, das nächste Spiel, auch ein Spiel, was ich mir relativ wahrscheinlich mal zulegen könnte. Divinity Original Sin, ein auch Crowdfunding gestartetes Projekt, was weit über seine ursprünglichen Erwartungen hinweg finanziert worden ist und ein Rollenspiel der alten Baldur's Gate Schule ist, mit großem Hauptaugenmerk auf Charakterentwicklung und auf eine stimmige Spielwelt. Wie schon gesagt, Leuten, die Baldur's Gate mal wieder spielen wollen, aber nicht Baldur's Gate spielen wollen, ist das wärmstens ans Herz gelegt, aber auch ansonsten allen Oldschool-Rollenspielfreunden und Leuten, die sich an schönen Geschichten und Figuren erfreuen mögen. Eine Träne kullert deiner Wange herunter. Ja, das stimmt. Freude. Dynasty Warriors Gundam Reborn. Es wurde auch mal Zeit für ein neues Dynasty Warriors. Ich glaube, den tollen Witz haben wir auch schon im Juni-Podcast gebracht, nach der neuen Spielvorstellung. Zumindest sind hier Transformer-ähnliche Roboter am Werk. Absurd. Ja. Aber so sind sie halt. Grid Autosport. Steht nur ein Wort zu meinen Notizen. Hier steht nur anspruchsvoll. Das ja. Ist ja schon einiges, das sagt einiges aus. Also, es wird sich hier um einen anspruchsvolle Autorennen-Simulation handeln, denke ich. Das macht Spaß. Echtes Autofahren macht ja schon tierisch Spaß. Da spricht der Kenner. Da spricht der Kenner. Ich liebe es auch. Liebe es. Auto. Sport. Grid. Sniper Elite 3. Ja, endlich mal wieder ballern. Ja, der berüchtigte Rodenschuss. In Zeitlupe und Röntgenaufnahme. Mehr ist mir über das Spiel nicht hängen geblieben. Also, es ist mir unbegreiflich, wie so ein Spiel so erscheinen kann hier. Und Spiele wie Hatred, da wird sich doch drüber unterhalten, ob es überhaupt hier erscheint. Das ist nicht richtig. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Hatred? Ja, Hatred. Ja. Gewalt und Spielspaß. Plus Anspruch und Transformer-ähnliche Roboter. Transformer-ähnliche Roboter und Bildungsauftrag. So, das war der Juni. Mai, Juni, Juli. Es wird heiß. Heiß im Monat Juli. Der Schiffssimulator. ... Die Seenotritter. Rondomedia hat mal wieder zugeschlagen und den Kelch weitergegeben an Reality Twists. Sie haben sich auf hohe See begeben und wollten hilflosen Menschen in der Not wollten die retten. Das ist ein hehres Ziel. Ja. Man spielt übrigens, es gibt eine Story. Man spielt einen jungen Seemann. Beziehungsweise die Retrospektive eines alten Seebären. Der erzählt. Der erzählt, was er denn so alles auf der See getrieben hat. Gutes Spiel. Ist aus der Ego-Perspektive. Ah! Hat Sprachausgabe. Was eine Seltenheit zu sein scheint bei diesen Simulationsspielen. Allein die Story ist ja schon eine Story. Feuerwehrmann, ne? Und so. Gibt's auch Geschichten dahinter. Shattered Planet. Ein Roguelike-Spiel. Und zwar eines aus isometrischer Sicht. Und man bewegt sich dort rundenweise auf, naja, nicht Hexfelder, sondern auf so Kästchen und erforscht einen Planeten nach und nach. Also das Fangen von einem sogenannten Fog of War, den es zu lichten gilt. Und ja, Nix für mich. Pokémon Art Academy. Klingt, als könnte man da kreativ werden. Ja, durchaus. Sehr gut. Man kann Pokémon ins Malen. Pokémon. Man kann sie anmalen, man kann sie malen lernen, was will man mehr. Aber jetzt kommt es wirklich. Kubert Reboot. Nichts überschwellig. Kubert, was ist Kubert? Für mich ist es eine Art Rüsseltier. Mutant. Mutanten X-Men-Wesen. Aber mit einem Rüssel, der ihn sympathisch macht. Cyril Smear. Ja? Cyril Smear, sein absurdes Haustier. Kubert. Und, Für alle Sauger. Ja, für alle, die es nicht kennen, es ist. Man hüpft in isometrischer Sicht Kästchen ab. Und was ist das Ziel des Spiels? Das Ende zu erreichen? Oder muss man die Feinde einfach besiegen? Das ist halt so ein rätselartiges. Riddle-like. Okay, Riddle-like. Okay, lassen wir es mal so stehen. Ja, dann kommen wir zu The Wolf Among Us. Wurde komplettiert im Juli. Und da habe ich ausführlich im letzten Podcast drüber geredet und werde dort einen Link auch in den Shownotes setzen. Dann könnt ihr mit euch das nochmal anhören. Ansonsten kann ich nur nochmal sagen, das ist einfach ein großartiges Adventure von Telltale geworden ist, nicht so sehr wie ein anderes, was noch folgen wird im Laufe des Jahres 2014 oder folgte. Oha. Oha. 4 PM. Jetzt kommen wir zu einem sehr ernsthaften Thema, nämlich Alkoholismus bei Frauen. Sexy. Ja, man durchlebt den Tag einer alkoholkranken Frau. Das klingt interessant. Eine Abschlussarbeit gewesen und dafür ganz ordentlich. Abschlussarbeit zum Medien, irgendwas mit Medien. Von einem Mann. Wahrscheinlich. Da fehlt mir die Information. Bojan Bora heißt es im Wikinger-Studio. Wahrscheinlich ist das auch der Name des Mannes. Shine von den Zeppelin Studios ist ein Indie-Plattformer mit Puzzleinlagen, in dem man durch so eine limboartige Sumpflandschaft oder Wald läuft und man ist ein Mann, der sein Kind sucht in diesem Wald. Ja, irgendwie an mir vorbeigegangen. Infinity Runner, da sind wir wieder ein Werwolf. Werwolf auch Trendthema. Und man läuft als Werwolf durch eine Raumstation in parkourartiger Weise aus der Ego-Perspektive. Erinnert mich so ein bisschen an Mirror's Edge. Werewolves in Space. Ja. Das ist mein Fazit. Das lasse ich auch so stehen. Ja. Shantae. Risky Revenge ist ein sehr charmant aussehendes 2D-Action-Adventure, was seinen Ursprung auf dem Game Boy Color hatte. Und da spielt man das junge Mädchen Risky, oder nein, Shantae. Und die hat gefährliche Haare, mit denen sie ihre Monster-Gegner und sonstige Gegner eliminieren kann. Gefährliches Haar? Das ist ein gefährliches Haar. In welchem Haar kann man sonst Monster und monsterähnliche Gegner eliminieren? Ja. Touché. Ja. Und alles in so einer orientalisch-mystischen Spielwelt eingebettet. Und die tödliche Haarpracht. Als nächstes ein Spiel, von dem sich sicherlich der eine oder die andere etwas versprochen hat, nämlich von, die Rede ist von Wainward Manor. Da habe ich nichts von versprochen. Ja, das, habe ich jetzt nicht erwartet. Du hast mich angeguckt. Nein, habe ich nicht. Du hast mich fixiert. Ich habe dich nicht fixiert. Eiskalten starren Augen. Das ist eine Lüge. Die Seele aussaugen wollen. Ich kann dazu nichts sagen. Außer Neil Gaiman. Der hätte sicherlich was sagt. Das ist einer der ersten Schlagzeuger bei den Beatles gewesen. Ja. Und ein erfolgreicher Buchautor. Der die Geschichte wie die Geschichte zu diesem Spiel geschrieben hat. Das Spiel soll aber Murks sein. Murks. Es ist ein Adventure-Spiel, in dem man man ist ein Geist, der beauftragt wird, eine Familie aus dem Haus zu vertreiben, den die Familie bewohnt. Was sich erstmal gut anhört, scheint wohl eher mäßig zu sein. Spooky. Ja, es gab mal so ein Spiel für den Sega Mega Drive. Haunted, das war klasse. War ja. Kreativ. Ja, aber so soll es nicht sein. Ja. Dann geht spannend weiter. Industry Empire. Rondo Media, dieses Mal allerdings auch wieder abgetreten an ein anderes Team und hat diesmal eine wirkliche SimCity-ähnliche Simulation entworfen. Das ist mal was Handfestes. Kein Beruf oder so, ne? Städtebau. Ja, und ich wohl nochmal mit Unrest. Ein sehr moralisches Spiel. Auch wieder Indie. Adventure spielt in so einem, ja, Indien, was aber nicht wirklich Indien ist, sondern eher ein fantastischer Entwurf. Es gibt Echsenwesen, die Menschheit mehr oder weniger dominieren. Und auch wieder so ein Spiel, ähnlich wie schon Always Sometimes Monsters, in dem man moralische Entscheidungen fällen muss. Und auch da kann man in unterschiedliche Personen schlüpfen, von der Stadtwache zum Bauermädchen, Priester, eine Regententochter und sogar eine Mentorin der Echsenwesen. Und man bekommt so alle Sichten mit, die dieses Land quasi vertreten, oder alle Schichten mit und deren Sichten. Und sieht ganz interessant aus und hat so ein bisschen was von Little Big Planet grafisch. So dieses isometrische. Kannst du fragen? Was denn? Quatsch, ich meine gar nicht Little Big Planet, ich meine Little Big Adventure. Von er? Ja, richtig. Little Big Adventure. Ich bin da, um dich aufzufangen, wenn du stolperst. Das ist nur nett von dir. Ich weiß schon, wofür der Gehaltscheck am Ende des Monats. Oh, nee. Weitermachen wir mit Gods Will Be Watching. So. Warum? Was? Ja, doch, ist richtig, ja. Bitte. Nein, würdet nicht. Ihr bitte was dazu sagen? Das ist ja ein Point-and-Click-Adventure. Das ist sauschwer. Ja, sauschwer. Ich habe den ersten Raum nicht verlassen können. Bevor ich verstanden habe, was ich überhaupt nicht verstanden habe, was ich tun sollte, war ich schon tot. Also ich konnte gar nicht. Das ging 5 Minuten und dann war das schon. Man konnte gar nicht so schnell reagieren. Also ja, schon mal gut, dass ich nicht der Einzige gewesen bin. Ja. Ja, man wird in extremen Situationen geworfen. In dem Fall war es eine Geiselnahme. Ja. Man ist einer der Geiselnehmer und muss Entscheidungen treffen, wie man die Geisel behandelt, ob wen man freilässt und auch mit den Konsequenzen leben, wenn das gegnerische Team und diese Spezialeinheit, die Bude stürmt. Ach, das ist auch wieder so ein Pixel-Look, dieses Spiel, ne? Genau. Ja. Und man kann auch in verschiedenen Stufen, also Schwierigkeitsstufen, ja, spielen. Also ich habe, wie gesagt, ich hätte lieber mal auf super leicht gehen sollen. Ja, und die haben jetzt auch einen neuen Modus irgendwie eingebaut, dass man, ja, ich glaube, noch davor, also noch vor super leicht, dass man quasi gar nichts mehr tun muss. Und das sollten wir vielleicht mal versuchen, um die Geschichte ein wenig nach vorne zu treiben. Lovely Planet ist auch so ein Indie-Spiel, was anders sein möchte, aber das ganzer Linie. Ja, tatsächlich. Es ist ein kunterbunter Ego-Shooter, den man mit und auf Obst schießt. Obst. Ja. Mein Erzfeind. Nicht gut. Lief bei mir gar nicht, genau. Ich wollte es starten und dann lief es nicht. Da hatte ich schon keine Lust mehr. Dann habe ich mir ein Video angeguckt und habe gesehen, oh, gut, dass es nicht lief. Und zu guter Letzt The Last of Us Remastered. Ah, The Last of Us. Man hätte aufhören können, Videospiele zu machen nach dem ersten Original The Last of Us. Man hätte es einfach bleiben lassen sollen, weil danach kam nur noch Murks und Schrott und Mist. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich habe schon, als das Spiel rauskam, im Podcast meine Eindrücke davon zum Besten gegeben. Es sieht gut aus, aber nicht unbedingt zu seinem Vorteil, finde ich. Das Glätten und Scharfziehen der Texturen lässt das halt meiner Ansicht nach ein bisschen künstlicher erscheinen und puppenartiger. Bleibt nach wie vor ein super Spiel. Und was man ja auch vergisst bei der ganzen Präsentation und der Atmosphäre, das ist immer noch ein gutes Spiel, was sich einfach interessant spielen lässt vom allgemeinen Gameplay her, wie man die Sachen angeht. Das Umherschleichen, das geduldig sein, auf seine Chancen lauern, die Gegner beobachten und auch die krachende Action, wenn sie denn eintritt. Tatsächlich hat mich, glaube ich, dieses Spiel auch zu einem besseren Spieler werden lassen. Denn ich kann es aktuell bemerken bei Evil Within, was ja eigentlich noch mehr ein Action-Spiel ist. Die Spielweise, die ich mir bei The Last of Us eignen konnte, wird mir durchaus den Vorteil bei Evil Within, weil man doch wirklich gelernt hat, noch mehr mit Ressourcen zu achten, als es heute bei anderen Spielen unbedingt notwendig ist. Und das rechne ich dem Spiel hoch an. Also Bildungswert. Es hat einen Bildungswert. Das hat mich besser gemacht. Ein besserer Mensch, sowieso. Aber auch viel wichtiger, ein besserer Videospieler. Gebe ich dir recht. Mai, Juni, Juli, August wecken uns allen die Lebenslust. Und jetzt weiter mit dem August. Das erste Spiel, das hier auf der Liste steht, heißt Eidolon. Eidolon. Eine kanadische Power-Metal-Band. Aufgelöst. Bestehend aus ehemaligen Mitgliedern von... Weißt du was? Und Decide, was letztlich ist. Und nicht zu verwechseln mit dem Spiel The Eidolon von LucasArts, was in den 80er Jahren herausgekommen ist, einer der ersten Ego-Shooter. Das war Fakt 2 zu Eidolon. Ich habe Eidolon allerdings gespielt, das ist das Eidolon hier, und habe mich da auch ein bisschen drauf gefreut, denn es versprach ein netter Walking-Simulator zu sein, mit so ein bisschen... Ja, netter Geschichte in der apokalyptischen Welt, beziehungsweise postapokalyptischen Welt in Washington. Sah auch ganz gut aus. Als ich dann gespielt habe, habe ich gemerkt, dass das Spiel weder das eine noch das andere wirklich erfüllt. Weder ist die Welt für mich spannend genug, als dass ich sagen würde, ich kann mich dort entspannen, wenn ich dort herumschreite. Noch ist die Geschichte wirklich gut erzählt. Man findet hin und wieder so ein paar Fragmente und dann ja, liest man da Auszüge von irgendwelchen Menschen, die dort mal irgendwann waren, aber letzten Endes wirkt das Spiel nicht so, als wenn man sich in einer Postapokalypse befinden würde, sondern eher, als wenn ich durch einen Pixelwald gehe, der mir aber wenig Abwechslung bietet. Und der Survival-Aspekt, den finde ich völlig überflüssig, also das ist für ganz doofe, also Angeln geht, funktioniert zum Beispiel so, dass ich eine Angel finde, die werfe ich ins Wasser, warte und drücke einen Knopf. Und schon habe ich den Fisch, beziehungsweise ich sehe den Fisch noch nicht mal, sondern einfach nur einen kleinen Text, wo steht, you've got a fish. Ich glaube, man hört, dass du noch nie angeln warst. So ist das? So ist das. Ach so. Was denkst du denn? Was muss man da machen? Ich hab, ach so. Gut, jetzt muss ich das anders bewerten. Ja. Aber Bären pflücken. Bären pflücken genauso. Ich, ne, Busch, klick drauf. You've got a beer. Ja. Okay. Gut, dann nehme ich das zurück. Dann ist also dann ist in meinem Elfenbeinturm zu. Also draußen in der Welt läuft das halt so. Geduldig muss man sein. Ja. Beharrlich. Ja. Eidolon, wie gesagt. Super. Kaufen. Ja. Wenn nach der Investition in Rambo noch Geld übrig ist, kauft euch Eidolon. Die 14 Euro investieren. Sacred 3. Ja, traurig. Wäre ein gutes Spiel, wenn es Sacred 1 und 2 nicht käme. Ja, wahrscheinlich. Das kann durchaus sein. Und wenn es keine Sprachausgabe gäbe oder Textausgabe, auch grenzwertiger Humor in diesem Spiel. Ein bisschen albern. Echt ist ja gar nicht meins. Ich bin da mehr so der sachliche, nüchtern betrachtend. Die Sache an die Dinge rangehend. Ja, es ist halt so ein einfaches Action-Rollenspiel, möchte ich es gar nicht mal nennen. Action Klopperspiel. Ja. Ja, und was die Teile davor ja gar nicht waren. Und was man ja eigentlich, also es ist ein Genrewechsel, hat stattgefunden, der aufgrund des Titels zunächst mal nicht zu vermuten war. Und das ist das große Problem dabei auch gewesen. Wohingegen die ersten beiden Teile noch durchaus gelungen, ja, Diablo-Klone waren, ist Teil 3 halt mehr so ein, ja, was ist es? Ach. Ja, kämpft mit seinem Figur gegen Monsterhorn, was durchaus auch Diablo wäre, aber das hat mehr die Qualität eines eines Shooters, fast schon. Ui. Nicht kaufen. Mind. Path to Thalamus. Mind Path to Thalamus, auch wieder so ein experimentelles Indie-Spiel, was eigentlich ganz interessant klingt. Dort schlüpft man nämlich quasi in die Gedankenwelt eines Vaters, der den Verlust seiner Tochter aufarbeitet und das mit sehr abstrakt gehaltener Grafik bzw. geometrischen Formen, die sich da sehr als sehr abstrakt darstellen, und dementsprechend sind dort Rätsel verwoben, die es zu lösen gilt. Ich habe allerdings eher negativ bzw. verhaltenes Feedback mitbekommen. Hab selbst aber noch nicht spielen können, ist aber noch auf meiner Liste. Ja. Road Not Taken. Roguelike Spiel. Hat eine schöne 2D-Grafik, was mich auch zunächst also erstmal angesprochen hat. Der Hauptcharakter sieht ein bisschen aus wie Orko von Himmel. Das war erstmal, da war dann eine Verknüpfung, hat da stattgefunden, als ich das gesehen habe. Und dann wollte ich irgendwie, ja, und auch wiederum, der Soundtrack war sehr passend und ja, ein bisschen verspielt, träumerisch. Es hat zu der schönen 2D, ja, Comic-Grafik, es sieht fast handgezeichnet aus. Es ist richtig niedlich gestaltet. Das Problem, was ich damit hatte, war dann, dass diese Art, also man, wenn man den Trailer davon sieht, vermutet man nicht sofort, dass es ein Puzzlespiel ist. Beziehungsweise, was einen anspricht, sind halt so kleine Sequenzen, die, ja, an Adventure oder so erinnern. Und das war erstmal das Erste, weswegen ich das haben wollte. Das ist vielleicht mal so ein Spiel für zwischendurch. Die Handlung ist, dass man diesen Hauptcharakter spielt, das ist ein Waldhüter, der aufgrund seines Stabes magische Fähigkeiten hat. Und seine Aufgabe ist es, die Kinder der Stadt zu retten, die beim Bären suchen, verschwunden oder verschollen sind, und man soll sie zurück zu den Eltern bringen. Und ich weiß gerade nicht, wieso hier gelacht wird, aber. Der alberne Podcast. Ist schon ein ernsthaftes Thema. Schon sehr spät. Ich habe schon ziemlich viele koffeinhaltige Getränke getrunken. Gar nicht mehr. Geht gleich durch die Decke. Naja, jedenfalls, das ist so der Plot. Und am Ende ist es dann einfach nur ein Puzzlespiel, bei dem man die Figur bewegen kann, nach oben, nach unten, links, nach rechts. Man muss bestimmte Wege durchqueren und dann muss man Gegenstände miteinander kombinieren. Man kann auch craften, um Energie wieder zu gewinnen. Das ist nämlich dann die Schwierigkeit, dass man eben nur begrenzte Energie hat. Das heißt, man kann immer nur bestimmte Felder vorrücken, bis dann die Energie ausgeht. Und das ist, ja, das macht die Schwierigkeit eben bei diesem Puzzlespiel aus. Das Problem ist, wie ich sagte, roguelike. Wenn man stirbt, wird man durch den Nachfahren sozusagen ersetzt, das ist nicht wieder dieselbe Person, und man und es wird dann auch im Grunde random wieder generiert. Das heißt, man kann eigentlich nicht dazulernen, also zumindest nicht für das jeweilige Level, und es ist dann wieder beliebig neu oder zufällig neu aufgestellt, und dann fängt man wieder von vorne an. Das ist leider Tatsache. Es sieht wirklich ganz nett aus und man kann es einmal nebenbei spielen, aber ich habe mir mehr versprochen. Die Grafik hat einem mehr versprochen. Ich mag Minecraft. Vielleicht magst du auch Metrico. Wirklich? Überzeug mich doch mal. Kann ich leider nicht. Wenn du auf Infografiken stehst oder technische Zeichnungen, dann bist du genau richtig dort an dieser Stelle. Metrico ist nämlich ein Indie-Spiel, welches eben diese Kunstströmungen aufgreift. Und ja, man puzzelt sich in bester Jump-and-Run-Manier durch die Welt und ist experimentell. Du schielst meine Zeit mit diesen Informationen. Bitte? Ja, jetzt sag ich dir mal. Infografiken, technische Zeichnung, was ist denn? Das ist ja wohl brandheiß. Können wir bitte das sind die Spiele, die dürfen wir bitte ebnen. Beruhig dich mal, Wahnsinniger. Mach weiter. Ja, ja. Back to bed. Ach, ja. Na, damit was. Das ist ein Indie-Spiel, wo man einen kleinen Schlafwandler spielt. Nein, stimmt gar nicht. Der Schlafwandler wandelt durch diese surreal gehaltene Welt, die so ein bisschen nach Dali-Art ausschaut. Vielleicht, ne? Hast du, nee, hast du nicht. Mickey Maus, der Mickey Maus Mensch-Typ? Ja. Ah. Der Mickey Maus Mensch-Typ. Der Mickey Maus Mensch-Typ verkörpert dort durch einen kleinen Katzenkörper, der ein Menschgesicht aufgesetzt bekommen hat, der dem Schlafwandler helfen muss, nicht zu sterben. Denkt sich sowas eigentlich immer aus. Ja. Das frage ich mich auch. Bedtime Digital Games, die denken sich sowas aus. Ja, ist immer die Bedtime? Bed wahrscheinlich. Bed oder Bed? Nein, Bed. Bed. Bed, wie das Bed. Bed. Ja. Wahrscheinlich ist diese Firma einzig für dieses Spiel gegründet worden, ja. Das ist Enthusiasmus. Dedikation. Kings of Bounty, Darkseid. Klingt. Erbarmungslos. Erbarmungslos nach Hexfeld-Schlachten in einem Fantasy-Gewand. Ja. Vierter Teil der Reihe. Hat sich wohl über die Zeit nicht gewandelt, dieses Spiel. Das ist gut, schon habe ich gehört. Ja. Das respektiere ich an Videospielen. Tja. Gegen den Strom der Zeit. Genau, da versprechen auch Textbildschirme, die da über den Bildschirm flirren und. Ja. Man reitet über eine Oberwelt, erscheint dann Kämpfe. Abenteuer. Ja. Einmal der große Ritter sein. Nicht wahr? In Form eines Textes. Kriegt man dann die Bestätigung. Big Ritter. Fish. Ritter. You are a knight. Congratulations. Risen 3. Titan Lord. Risen 3, was soll ich noch sagen? Ich habe schon viele Worte im Podcast verloren. Und ich. Das ist eine Arschbombe, habe ich gehört. Ja, absolut. Für die PlayStation 3 soll es tatsächlich eine Arschbombe sein. Ich habe es aber für den PC gespielt und da ist es einfach ein hervorragend großartiges Spiel und mir ist nochmal aufgefallen. Dass du vorher genommen bist, das könnte durchaus sein, ja. Inwiefern? Das ist kein gutes Spiel. Natürlich ist das ein gutes Spiel. Es ist genauso gut wie Risen 1. Risen 2 war tatsächlich ein bisschen am Schwächeln, was so ein bisschen am reinen Piraten-Setting liegt. Risen 3 hat das auch, aber erweitert es durch mehrere Inseln, die man erforschen kann. Und was es einfach abhebt zu anderen Rollenspielen, dass man wirklich an jeder Ecke irgendwas finden kann. Du kannst auf einen Berg gehen, der eigentlich gar nicht begehbar scheint. Dort liegt eine Münze. Die sammelst du ein. Man findet was. Man kann an die abgelegensten Städte, Vehikel der Welt gehen und schon findet man was. Ganz egal, alles, da gibt es was zu finden. Ja, das finde ich so faszinierend an Risen 3. Das Kampfsystem ist altbacken, macht aber Spaß. Und warum soll man was verändern, was doch funktioniert? Ernsthaft? Ernsthaft. Okay. Das ist keine Diskussionsgrundlage. Das ist auch nicht diskutierbar. Das ist nicht diskutierbar. Ganzerweise. Bestes Spiel aller Zeiten. Ja, mach ich weiter. Diablo 3. Das Diablo 3. Reaper of Souls. Da sind der Kevin und ich mal einer Meinung, das beste Spiel aller Zeiten ist Diablo 3 Reaper of Souls. Title Lords. Ja. Also tatsächlich habe ich mir Diablo 3 ja erst kurze Zeit vorher zugelegt und war überraschenderweise begeistert, nachdem ich ja vorher kein großer Diablo-Freund war. Und da ich ja Konsolenspieler bin, stand für mich auch direkt fest, ich muss mir Reaper of Souls kaufen, obwohl ich 4/5 des Spiels ja schon quasi zu Hause stehen habe, aber zugelegt und ich habe es nicht bereut. Es ist auf der Konsole, also auf der PlayStation 4 habe ich es dann geholt. Nochmal eine andere Art. Es spielt sich flotter, es ist, sieht hübscher aus und Es ist halt um den fünften Story-Arc erweitert. Da kann man nicht meckern. Es hat mich eine Zeit lang sehr, sehr beschäftigt, aber ich konnte nicht gefangen genommen werden von dieser Spirale des immer weiter auflevelns, weil ich habe dann irgendwann mich gefragt, warum tue ich das? Damit ich immer die gleichen Levels und immer die gleichen Monster, die sich vielleicht mal farblich variieren oder in anderen Welten auftauchen, besiegen kann. Und dann kriege ich eine bessere Rüstung. Und dann kriege ich noch eine bessere Rüstung. Und dann spiele ich doch lieber nochmal so Last of Us. Ja, das war's. Das ist der Unterschied zu Risen 3. Da weiß man immer, warum man was tut. Gehst du über den Berg, ne? Findest eine Münze. Ja. Moment nochmal. Wo hast du denn vorhin nochmal dich darüber beschwert, dass man überall irgendwie einen Schrott findet, den man gar nicht braucht? Und die Spielzeit damit verlängert. War das nicht Assassin's Creed? Nein. Was war das denn nochmal? Ich kann mich nicht erinnern, so etwas gesagt zu haben. Ja? Du kannst es mir auch nicht nachweisen, dass ich das gesagt habe. Es ist nicht möglich. Gut, lassen wir das mal so stehen. Golf Club. Bestes Spiel aller Zeiten. The Golf Club. Geht es da um den allseits beliebten Volkswagen? Nein, es geht um den Konflikt, den politischen. Ach so. Ja. Na sowas. Das ist ein ernstes Spiel, ja? Wir besprechen hier grundsätzlich nur ernste Spiele. Also der Podcast mit dem gewissen Anspruch. Spaß beiseite, wir müssen ein Golfspiel, ein sehr ambitioniertes Indie-Spiel. Ja, ich glaube, das soll gar nicht schlecht sein. Das soll wirklich nicht schlecht sein. Das ist aber eine wirkliche Simulation auch und bietet einen sehr umfangreichen Editor für alle Golfverrückten da draußen und draußen, die ihr da Spaß habt, kreativ auszuleben. Ja, Golf hat was, wenn man es richtig macht. Petri Golf. Hi Petri. Shadowgate. Shadowgate, da verweise ich auch nochmal auf unseren Adventure-Cast, den wir vor einigen Monaten aufgenommen haben. Da habe ich dieses Spiel auch sehr, sehr umfangreich besprochen und ist ein schönes Remake eines Klassikers. Ja, ich habe deinen Vortrag um einige geistreiche sowie witzige Kommentare bereichert, wie immer. Wie in der Regel, genau, wie das meine Art ist und auch jetzt kann ich dem nur wieder beipflichten. Gut, wir haben darüber gesprochen. Cooler Titel und Shadowgate gefällt mir. Den cool. Genau. Das ist die halbe Miete. Ja, und genauso cool wie Tales of Celia 2. Vielleicht warst du drinnen. Fast genauso gut. Tales of Celia 2. 2. Gehört zur Tales of Symphonia Reihe, spielt aber in einem anderen Universum. Ich habe den ersten Teil von Tales of Celia auch gespielt. Und auch da ist das Kampfsystem nicht für mich gemacht. Aus den eben genannten Gründen, dass es diese Mischung aus Action und Strategie mir da nicht so gefällt. Und ich denke, bei Tales of Xillia 2 wird es genauso sein. Und das werde ich mir mal nicht kaufen. Einverstanden. Ja. Nicht du? Lichten. Ja, Wrath of the Lich King. Ein sehr schön aussehender First-Person-Zaubershooter. Zaubershooter? Ja, in der CryEngine 3 entwickelt, die ja wirklich tolle Landschaften zaubern kann. Leider krankt der Shooter an Abwechslungsarmut. Gegnerwelle nach Gegnerwelle wird dort in linearen Levels beseitigt und soll sehr schwer sein, aber konnte keine Fans gewinnen, so wie Dark Souls. Ja. Und zum Abschluss ein Spiel für den 16-Bit-Malo, Metro Redux. Ja, das bin ich, 16-Bit-Malo. Die Metro-Reihe wurde für mich erst interessant, diese Spiele wurden erst für mich interessant, nachdem ich die Bücher gelesen habe, oder das Buch, Metro 2043 oder 32 oder was auch immer, das erste Metro halt. Ja, auch nicht immer diese. Ja, das Buch hat mir sehr viel bedeutet. Nein, ich fand die Welt halt interessant, das ganze Setting, und dann dachte ich mir, komm, jetzt spielst du mal das Spiel, mal so ein Shooter mal wieder, ein bisschen storygetrieben, aber auch mal das, was man gerade liest, ein bisschen zu visualisieren, und das ging gut Hand in Hand und wich natürlich ab in einigen Stellen vom Buch, aber war trotzdem ein unterhaltsamer Shooter mit Ecken und Kanten, Aber konnte man trotzdem gut spielen. War nicht allzu lang in die Kampagne. War in Ordnung. Und ich habe den, also mir dann auch diese Redux-Version geholt für die PlayStation 4. Sieht immer noch ganz gut aus. Die haben ja den ersten Teil nochmal ein bisschen aufgepäppelt, verhübscht und auch gameplay-mäßig angepasst. Ich habe tatsächlich den zweiten Teil, Last Light, glaube ich, ne? Noch nicht gespielt. Ich kam noch nicht dazu. Habe aber das zweite Metro-Buch gelesen, mit dem der zweite Spieleteil nichts zu tun hat. Also das sind zwar unterschiedliche Geschichten. Wie ich glaube ich schon mal erwähnt habe, ist das die Story zum zweiten Spiel auch von Dimitri Dingens hier, Dimitrovski, also dem Autor von also dem Buch, was ich mag. Ja, ja. Dimitri Glukowski, so. Und ja, was soll ich sagen? Ein guter Shooter. Sieht nett aus, kann man gut zocken, ist ein Budget-Titel, gut zu kriegen. Wenn man ein bisschen mit den Büchern was anfangen konnte und ein bisschen Shooter macht, habe ich nichts dagegen. Dann muss ich mal kaufen. Mach mal. Ja. Das war ja der erste Teil unseres großen Cowabunga Play Jahresrückblicks. Im zweiten Teil haben wir uns die Spielemonate September bis Dezember nochmal angeschaut, persönliche Tops und Flops genannt und eine Spielevorschau für das Jahr 2015 erstellt. Zusätzlich gibt es auch noch ein paar Informationen zur Zukunft von Cowabunga Play und in diesem Sinne sage ich alles Gute im Namen unseres Teams und bis zum nächsten Mal. Tschüss! The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this?